Schönen guten Abend, hallo. Was ist da los? Willkommen bei den Weltraumaffen. Wir haben uns heute versammelt, um viele verschiedene, diverse Themen zu besprechen. Und wir freuen uns schon darauf. Und damit hallo. Ich bin Ja. der Abel und wer ist denn noch so hier? Der Stapel. Und der Capslock. Na, ja, ich noch, der Russe, Russe. der OPEX, den ist, ja. Der Taxim ist heute auch wieder da. Der mit der Pfeife. Der Pfeifenmensch. Pfeife, Mensch. Die Pfeife. Ja, nun gut, und damit schönen guten Tag, hallo. Hallo. Ich glaube schon Aidarabad. mal. Sag mal, was bist du so enthusiastisch? Okay, Vorhin was noch ist Low da Energy. los? Ja, ne? Und jetzt Koks oder so. Erst die Medizin, die wirkt, weißt du, gegen niedrigen Blutdruck und dann, weißt du, und dann schwillt mir der Kamm. Und dann gucke ich mir die Merkel an und dann schwillt mir der Kamm noch viel mehr. Und dann denke ich mir, Merkel, Alter. So nicht, so nicht. Geilen Wo kommen Schnäuzer wir da hast, nur aber wer hin? ist der die hässliche neben dir? Ja. Man könnte eigentlich das Foto nehmen und da ein Bild von Borat rein photoshoppen. Studie bemängelt unkritische Berichterstattung in Flüchtlingskrise. Okay, wie kommt es dazu? Warum ist Ja. das so passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Also da geht ja die Studie im Näheren darauf hinein, dass zwischen 2015 und 2016 die freie Presse in Deutschland versagt hat, kritisch irgendwie die Realität abzubilden. Und man hat sich eher damit bekümmert, ja, den Eliten und den Politikern um Mund herum zu reden und die vorherrschende Meinung zu bestärken, anstatt dass man sich tatsächlich drum geschert hat, seinen Job richtig zu machen und die Öffentlichkeit zu informieren, ohne Mission und Haltung halt zu haben. Also Ja. Moment, Abel. Also mir wurde von den Mainstream-Medien ganz klar gezeigt, dass Spekulationen und Verschwörungstheorien Teile zu Fake News sind. Okay? Deswegen, Abel, ich bitte dich, ja, bleib nicht so, wie du jetzt gerade da gesagt hast, mit Fake News. Ja, das stimmt nicht. Du kannst Studien vorlegen, die stimmen nicht. Okay? Wir haben auch Studien, die zeigen, dass ein Gender Pay Gap nicht da ist. Ja, aber es gibt Studien, die dafür sind. Und ich glaube, wir sollten uns eher für die für unser Weltbild zustimmen, so entscheiden. Ja, nicht für das, was jetzt wirklich ist, sondern das, was schön ist. Ja, oder? Komm. Ja, das finde ich auch gut. Aber halt, ja, also die Studie Haller, die ist heute rausgekommen. Die sollte eigentlich Montag rauskommen. Und also der Leiter der Studie, Michael Haller, glaubt, dass eine Sinn- und Strukturkrise die Medienbranche erfasst habe. Große Teile der Journalisten haben ihre Berufsrolle verkannt und die aufklärerische Funktion ihrer Medien vernachlässigt. Und das ist halt schon ein harter, also Sachbuch. eine harte Schlussfolgerung. Also. Stell dich doch mal vor, wie toll es wäre, wenn es eine Konsumerrevolte gäbe, die sich für ethische Standards im Journalismus einsetzt. Du meinst Nazis? Ich meine die So. Alt-Right. Gamergaters. Naja. Aber es ist ja, das ist ja quasi das Endstadium von Journalismus mit Haltung. Genau da führt das hin. Ja. Dass die aufklärerische Funktion nicht mehr wahrgenommen wird. Ich glaube auch gar nicht, dass. Also dann kommen ja auch immer die Leute aus den Löchern, die meinen, da werden die Medien gesteuert und so. Das glaube ich gar nicht, das ist Bullshit. Ich glaube halt einfach nur, dass die Leute, die in den Medien arbeiten, mittlerweile so davon von dem Glauben besessen sind, dass sie irgendeine Mission haben, dass sie halt nur um irgendwelchen anderen Menschen, von denen sie meinen, die würden das dann ausnutzen, nicht in die Karten zu spielen, werden dann halt einfach Informationen nicht originalgetreu weitergegeben. Ja, es gibt auch so einen philosophischen Rasierer, der da besagt, dass bevor man jetzt irgendwie schlechte, böse Absichten vermutet hinter irgendeiner Handlung, ja, dass es eigentlich da wahrscheinlicher ist, dass ja die Person das entweder nicht wusste, was sie da für Auswirkungen mit erzeugt, oder dass sie ja einfach, keine Ahnung, inkompetent ist und das einfach so situationsgemäß einfach passiert ist, ja. Also da ist es eher wirklich unwahrscheinlich, dass es von irgendwo gesteuert wird. Also natürlich gibt es Leute, die ja wobei, haben, aber du hast ja deine Leitjournalisten, also in den Redaktionen. Und, ja klar, aber das Ding ist ja, man sagt ja normalerweise, so wie ich das verstehe, würde man ja sagen, wenn man sagt, das wird alles kontrolliert, dass es da eine Gruppe gibt, die eingeweiht ist in das, wohin jetzt die Richtung geht und die bestimmen das. Aber hier ist es eher so, dass es Zusammenschluss ist, einfach aus Leuten, die ja nicht unbedingt dasselbe Ziel verfolgen, sondern einfach nur so ähnlich denken. Weißt du, so ähnlich gleich. Mich erinnert es ein bisschen an die Umfrageergebnisse in Sachen Trump und Hillary, wo man dann die Leute ausgelacht hat, die der Hillary nur eine 80-prozentige Erfolgschance und nicht eine 90-prozentige Erfolgschance gegeben haben. Mhm. Also ich würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eine Absicht dahinter unterstellen, aber es ist schon fragwürdig oder merkwürdig, dass einfach die Medien komplett in ihrer Rolle versagen, einen ordentlichen Journalismus abzugeben. Also ja, aber das ist ja, wenn du dir halt die Tagesschau bzw. die ARD und so anguckst, das ist ja aber genau das, worauf gezielt hingearbeitet wird. Das ist Journalismus mit Haltung. Das ist das Problem daran. Ich wüsste nicht, was Gutes aus diesem Begriff entstehen sollte. Das führt genau zu solchen Umständen oder Zuständen. Ja, das hat es ja, ne? Also das sind ja, das Kind ist ja in den Brunnen gefallen. Wir unterhalten uns da ja nicht über könnte, sollte, würde oder so, sondern wir unterhalten uns ja über Sachen, die passiert sind. Ja. Ja, die Forscher haben laut Bericht mehrere tausend Artikel aus der Welt, der Bild, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung sowie zahlreichen Regionalzeitungen ausgewertet, hauptsächlich aus dem Zeitraum von Februar 2015 bis März 2016. Also ich finde es halt erstaunlich, dass halt ganz viele Sachen, die am Anfang der Flüchtlingskrise, wo also jetzt nicht mal irgendwelche Megarechten, sondern auch ganz normale Leute halt einfach darauf aufmerksam gemacht haben, hey Leute, das sind Probleme, die können damit halt irgendwie einhergehen, ne? Das wurde komplett entweder ignoriert oder das wurde halt ins Lächerliche gezogen. Und ganz viel davon ist halt später einfach genauso passiert. Ja, wo ich mich daran erinnere, ist, dass es hieß, dass ja die Terrorgefahr überhaupt nicht erhöht wird, dadurch, dass Flüchtlinge kommen. Ja. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, so, okay, wenn du jetzt zum Europol-Chef hingehst, der innere Sicherheit europaweit so irgendwie koordiniert, so, und du den fragst und der dann sagt, nee, der geht schon hoch, die Gefahr, so mit Flüchtlingen. Also ist, ja, geht einfach hoch und das aber nicht irgendwie irgendwo gedruckt wird, sondern einfach nur, ich weiß nicht, von oben herab den Leuten was vorgekaut wird, anstatt auch einfach nur Institutionen zu befragen, die sich mit Sicherheit auskennen. Weißt? Es ist ja noch nicht mal mehr so, dass es dann einen Experten gibt, der irgendwie dagegen wettert, sondern halt, hey, Europol kann man schon ernst nehmen. Da würdest du auch die Polizei ernst nehmen, wenn die dir sagen würde, ja, Sicherheitslage ist jetzt weiter nach unten wegen XY. Naja, erinnere dich mal an den Anfang der ganzen Flüchtlingsgeschichte, wo man noch einen halben rausposaunt hat. Da kommen hauptsächlich Familien mit Kindern, ja, und da kommt hauptsächlich die obere Mittelschicht. Weil das sind ja die das Geld haben, um sich so eine Flucht leisten zu können. Das wurde ja rauf und runter gekaut. Wenn ich mich recht erinnere, ist das ja zumindest später auch mal vom ZDF dann klargestellt worden, dass man da wohl nicht so ganz die Wahrheit getroffen hat, ne? Aber ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, dass das so der Usus war, die ersten Wochen. Ja. Und man hat ja auch immer jedes Mal ein Bild von der Familie gehabt, was halt einfach nicht dem entspricht, was an Menschen kommt. Auch der Punkt, dass es viele Nicht-Syrer unter den Flüchtlingen war ja lange Zeit einfach nicht gedruckt in der Öffentlichkeit. Also, dass du das nicht mehr nachlesen kannst, dass es nicht nur Syrer sind. Und es hat sich am Ende herausgestellt, dass so 50, um die 50, bisschen weniger wie 50% Syrer sind. Also, Macron denounces anti-Zionism as reinvented form of anti-Semitism. Ja, genau. Ja. Und zwar hat er hier also die Verantwortung für mehrere Sachen irgendwie übernommen, also nicht er persönlich, aber halt eben die Franzosen. Also es war irgendwie Benjamin Netanyahu zu Gast in Frankreich und er hat dann irgendwie gesagt, dass also bei vielen von diesen Deportationen und so gar keinen Deutschen mitgemacht haben oder zumindest bei einigen, die sie da irgendwie beispielhaft irgendwie genannt haben. Und irgendwie hat er dann halt eben auch gemeint, dass halt irgendwie Antizionismus irgendwie die neue Art von Antisemitismus sei. Und im nächsten Satz steht dann hier irgendwie drin, dass er aber auch gemeint hat, dass irgendwie die Israelis keine neuen Siedlungen bauen sollen. Und ja, weiß ich nicht. Das könnte man ja, wenn man jetzt will, irgendwie auch schon wieder so auslegen. Ne? Also, was wollte der Künstler uns damit sagen? Ja. Ja, genau. Ja, das ist wie früher, als man die Kinder noch mit so, so Schluck, als sie so Schluckimpfungen gekriegt haben. Und dann hat man denen dann immer so einen Würfel, so einen Zuckerwürfel oben drauf gepackt, damit das nicht so bitter ist, weißt du? Hm. Und ich glaube, das ist sowas. Du musst halt erstmal was Liebes sagen, damit du dann halt eigentlich so deine Kritik anbringen kannst, die du vorbringen möchtest. Ja, aber das ist ja generell irgendwie so problematisch. Also es gibt sicherlich genug Leute, die, wenn sie irgendwie vom bösen Staat Israel reden, eigentlich die Juden meinen, aber es gibt auch genug andere Leute, die das nicht so meinen. Ne? Das ist ja immer eine von diesen Problemen, diesem Dog-Whistling und diesem ganzen Zeug. Mhm. Weil wenn man das jetzt ernst nehmen würde, so was er sagt, dann wäre ja die zweite Aussage halt eben auch schwierig. So. Kann man auch sagen, willst du etwa behaupten, dass Zionismus nicht gut ist? So, ne? Weil, ich meine, wenn man das jetzt so als Ideologie irgendwie sieht, dass der Judenstaat sich irgendwie so ausdehnen muss, wie das irgendwie in der Bibel steht, was ja manche Leute durchaus glauben. Ne? Sag mal, eigentlich ist doch diese gesamte Debatte um Israel und Palästina doch eigentlich ein riesengroßes LARPing, oder? Einfach Live-Action-Roleplaying. So, im Namen unserer Religion wollen wir hier das gelobte Land haben. Und ich meine, das ist so das Grundkonflikt, wie ich es verstehe. Ja, natürlich ist da noch was Größeres dabei, so Ressourcen und all das. Aber es würde doch in dem Sinne helfen, wenn sie von der Religion, ihrer Religion dann abkommen würden. Und ja. Keine Ahnung. Ja, so. Ich denke mal schon. Aber dann, weißt du, dann kann man das ja nicht mehr als Beispiel verwenden für die eigenen Identitäten und die eigenen Bewegungen in dem eigenen Land, ja. So, wenn die das da machen, dann darf ich das ja auch so. Ne? Aber das Traurige ist, glaube ich, also so dystopisch wie das klingt, aber ich glaube, für den Konflikt gibt's einfach keine Lösung mehr. Das ist einfach so, weißt du nicht, so eingefleischt mittlerweile. Ich wüsste nicht, was da passieren sollte, dass da nochmal irgendwie Ruhe reinkommt. Ja, also es kann schon was passieren, aber dafür müssten da so all die Elemente, die da noch mit reingeworfen werden und noch weiter in Zukunft reingezogen werden, einfach alle mal stillstehen, nichts machen und dann mal von vorne langsam anfangen. Okay. Ja, das ist ja eine Generation warten und dann Verhandlungen führen. Also. Ja. Also man kann halt schon darauf hoffen, dass da irgendwann was passiert und dass sich das in irgendeine Richtung löst, weil Leute Sachen halt vergessen und irgendwann mal sterben. Ja, ja, im religiösen Kontext, wenn das ist ja gerade das Problem, dass wir halt solche Sachen dann gleich irgendwie sich dann so aufschreiben irgendwie ins Buch irgendwie und sagen so, ja hier, das ist jetzt irgendwie die große Schande oder wie das da heißt. Und ja, also wenn das dann so mit einfließt in die kulturelle Identität, es ist halt schwer, solche Sachen wieder irgendwie wegzukriegen. Ne? Ja, also. Ja. Ja, Argumente und sowas sind das halt eh auch alles nicht, ne? Wo man jetzt irgendwie sagen könnte, wir haben jetzt irgendwie eine neue Herangehensweise an das ganze Problem. Weil diese Sachen, die laufen ja schon seit ein paar Generationen und ja, ist wahrscheinlich kein Ende. Vor allem, ich glaube, man unterschätzt das auch immer, was es mit so einer Familie anrichten kann, also wie das dann halt wirklich von Generation zu Generation auch weitergegeben wird, so ein Hass irgendwo, wenn sich das einfach so komplett festgefressen hat. Ja, ich habe ja auch öfter das Argument hier in Deutschland so gehört, besonders wegen dieser Schuldfrage und weil in den 70er Jahren dann die Studenten da gefragt haben, ja, was haben denn meine Großeltern so im Krieg gemacht, ja, und haben sich dann aus diesem Schuldgefühl heraus für ihre Vorfahren dann irgendwie gesagt, okay, so, ich werde aktiv dagegen vorgehen und in dem Sinne haben sie ja eigentlich einen Teil davon mit übernommen. Und mein Problem ist halt, also was ich meine ist, genau dieses Feindbild, ne, dass die aktiv davor wegrennen, ja, so zu werden, wie vorher die Großeltern waren hier in Deutschland und dieses Schuldgefühl dann eigentlich mit sich rumtragen, selbst wenn sie es gut meinen. Weißt du? Und, ja, das ist halt, glaube ich, kein Schuldgefühl, das ist eher so ein verletzter Stolz, was die halt haben. Okay. Das ist ja gerade das Ding. Okay. Und man möchte ja jetzt auch nicht unbedingt das haben, dass sie sich jetzt erst irgendwie eine Schuld irgendwie aufladen müssen, bevor die ganze Nummer sich da irgendwie lösen lässt, ne? Ja, aber weißt du, das Ding ist halt, das motiviert die Leute. Ich glaube, der ganze Konflikt da steht kurz vor so einer Welle oder Schwelle an Nihilismus, wo die einfach an nichts mehr glauben wollen, nichts mehr machen wollen und einfach low energy werden. Also irgendwie, die können da doch nicht die ganze Zeit Krieg führen. Ich meine, das kann doch nicht sein. Ja, doch, das geht schon. Also. Ja, es gibt ja durchaus auch Leute, die zu dem ganzen Konflikt da unten sagen, also alles, was da unten stattfindet, von Palästina bis Afghanistan, dass quasi der arabische Raum momentan seinen 30-jährigen Krieg quasi erlebt. Denn die Fraktion würde ich mich aufstellen. Also, die haben einfach die haben einen Wachstumsschmerzen, zivilisatorischen, dass sie die Moderne erreichen. Und du hast jetzt autoritäre Regime, die langsam in sich zusammenfallen und die Leute hinterfragen ihre Staatsstruktur und fallen dann aber auch durch das Vakuum, was durch den Fragestellung der Machtstrukturen entsteht, aber auch in reaktionäre Sichtweisen und die Konflikte, die halt daraus entstehen, das sind Wachstumsschmerzen, einfach die Moderne zu erreichen. Also. Kann man halt nur hoffen, dass sie halt schnellstmöglich einen westfälischen Frieden haben. Ne? Ja. Ja, nicht so eine Oktoberrevolution wie 1918, so 1917 ist. Das finde ich cool. Das braucht man nicht. Ja. Randale und sexuelle Übergriffe beim Volksfest in Schorndorf. Da waren Uhu. irgendwie 100 Leute und 400 Leute, die daneben standen, oder 500. Und man hat auf Polizisten Flaschen geworfen. Leute sind begrapscht worden und Afghanen und Deutsch-Türken und Syrer waren da dran beteiligt und aufgeheizte Stimmung und ja, also. Ja, irgendwelche Körperverletzungen hat es auch noch gegeben, wie hier steht. Also auch von Deutschen dann halt, irgendwo stand hier, Menschen solidarisieren sich mit Festgenommenem. Ja, Ja, könnte gegen. versuchte Gefangenenbefreiung, also. Ja, sind halt Sachen, von denen man uns damals in den Medien erzählt hat, sowas wird es nicht geben. Weil die sind alle so froh und glücklich. Ja, natürlich. Wobei auf der anderen Seite hat ja, glaube ich, auch der Bürgermeister von Schorndorf auch eine Pressekonferenz gegeben oder ein Interview oder so, wo er auch sagte, diese Mobs wären wohl auch, da wären wohl auch Deutsche dran beteiligt gewesen. Es hätte wohl so ein 50-50-Verhältnis laut seiner Aussage, hätte es da, wäre da wohl gewesen. Ja, das hatte ich auch gehört, ja. Meine, es ist gut, sowas aufzuzeichnen, aber im Endeffekt ist es halt, ja, hinderlich, weil man das irgendwie nicht direkt lösen könnte, außer man macht jetzt irgendwie einen Staatstrojaner und totale Überwachung. Ach. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also auch wenn die Leute immer sagen, wir brauchen mehr Polizei, dann denke ich mir halt auch mal so, ja, das ist eine prima Antwort, ne? Ja. Dann einfach in Zukunft, wenn man sich irgendwie in der Öffentlichkeit mal mit ein paar mehr Leuten irgendwie einen schönen Tag machen will, dann muss das halt unter kompletten Polizeischutz stattfinden, oder wie? Ja, oder ich meine, alle Bürger werden jetzt einfach jeder so irgendwie bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Staat dabei. Ja, oder das So andere richtig. Ding, das andere Extrem ist dann halt diese, wo wir gerade schon bei Israel waren, also wie das da halt läuft, ne? Also wenn da irgendwo eine Bombe Ja. hochgeht oder so, putzen sich die Leute halt ab und am nächsten Tag geht's wieder weiter, ne? So. Ja. Aber das, Ich glaube, ja. das ist aber sowas wie hier in Schorndorf ist aber auch so. Weißt du, man hat uns gesagt oder man hat halt der Bevölkerung mitgeteilt oder tut es ja auch immer noch, es wird sich halt nicht negativ auswirken auf uns. Und dann hast du halt sowas und dann wird damit nicht seriös umgegangen. Weißt du, wenn man dann wenigstens so den Anstand besitzen würde, also wenigstens einzugestehen, dass es Probleme gibt, aber das wird ja nicht gemacht und deswegen kommen sich dann Leute verarscht vor und deswegen rennen die dann zur AfD, weil die denen wieder das Ja. Gefühl gibt, wir nehmen euch ernst, die anderen nicht. Ne? Und also, weiß ich nicht, wenn man mal effektiv wirklich was gegen die AfD machen will, dann wäre die erste Idee, das einfach sowas nicht irgendwie zu bagatellisieren, sondern das auch mal ernst zu nehmen. Also warte, willst du mir sagen, dass die Lösung nicht ist, das einfach zu verschleiern und nicht darüber zu reden? Ja, ich sag mal, wenn man davon einfach in der Tagesschau gar nichts erfährt, dann ist das für, also bestimmt auch eine prima Idee, ja. Vor allen Dingen, um den Glauben an die Korrektheit der Presse wieder zu steigern. Aber die Tagesschau beschäftigt sich ja nicht mit lokalen Meldungen, ne? Genau. Weil, ja, genau so war das ja irgendwie, dieser eine Spruch, nachdem diese Flüchtlingshelferin da erwürgt wurde. Aber gehören die nicht zu den großen, sind die nicht staatlich finanziert? Ja. Wer? Die Flüchtlinge, ja. Die ARD auch. Also, weißt du, dann so, wir sind nicht lokal, wir werden nur finanziert von da. Toll. Eieiei. Vandalierer Das stecken fast war auch so ein 900 Ding, Autos in Brand. wo ich noch nichts drüber gehört hatte jetzt. Also, es wäre eigentlich so eine Meldung, wo man sagen müsste, wenn man jetzt irgendwie sich Entschuldigung ausdenkt für Hamburg, dann wäre das eigentlich das Erste, wo ich darauf zeigen würde. Naja, hast du vor der französischen Präsidentschaftswahl gehört, dass da die Bonios wieder gebrannt haben? Nö. Hat auch keiner berichtet in Deutschland. Nein, von wem wurde es denn angezündet? Von Nazis. Bestimmt. Aber du Das sind kannst nicht alles einfach alle echt. Leute als Nazis bezeichnen. Doch, das funktioniert total prima. Nein, Verrückte nein, Nazis. nein, nein. Aber 900 Autos ist halt schon viel. So, ich weiß nicht. Ich meine, die Franzosen, die sind ja auch immer relativ schnell bei Unruhen. Also, so. Hat man bei der Französischen Revolution gesehen, ja. Es geht ruckzuck. Ja. Wir haben sogar den Erfinder der Guillotine unter seine eigene Erfindung gelegt. So herrlich. Ja, wenn ich sowas lese hier, Militärparade, denke ich mir auch mal, das könnte es in Deutschland nicht geben. Ja, noch San was aus der Francisco Ecke. Transit. We refuse to release crime surveillance videos because it will make people racist. Ja, also der Satz allein macht mich schon rassistisch. Ich finde es auch eine relativ gute Schlagzeile. Auch generell die Idee finde ich nicht schlecht, weil so macht man die Gesellschaft sicherer und besser. So, So, also. die meinen hier wahrscheinlich nicht, dass man dadurch rassistisch gemacht werden könnte, sondern gegen bestimmte Gruppen. Ja, rassistisch. Jetzt gerade bin ich schon, ich fühle mich rassistischer, wenn ich so einen Satz lese, aber das ist so Rassismus gegen Unbekannt, ja. So. Ja, aber auch da schließt sich ja wieder der Kreis zum Anfang, ne? Das ist genau das, dass Leute gewisse Infos zurückhalten, weil sie halt irgendwie glauben, oh, wenn ich das jetzt veröffentliche, dann wirft das ein schlechtes Licht auf, keine Ahnung, ethnische Gruppe XY und deswegen lasse ich es lieber. Als wenn es am Ende dann nicht trotzdem rauskommt und die Leute dann erst recht angepisst sind. Ja, gerade wenn du die Sachen irgendwie unter einen Teppich kehren möchtest, macht es dich doch erst richtig wütend. Also, Aber das ist ja auch, ja, sorry. du würdest wahrscheinlich weniger angepisst sein, wenn es einfach veröffentlicht werden würde, wie wenn du dann sowas liest und dir denkst, jetzt ernsthaft, ja, veröffentlicht die Infos nicht, weil man halt jedes Mal dieselbe Bevölkerungsgruppe immer und immer wieder sieht, wie sie Verbrechen begeht, oder? Also. Ja, das ist auch eigentlich, das finde ich echt interessant, das passt auch gut zu Fake News, ja, denn ich habe das zuerst so voll so als Witz mir überlegt, dass da Leute sich diese Sachen anschauen und dann so sagen, nee, komm, das sind Fake News, ja, so ist es live aufgezeichnet gewesen, wie da Leute bestimmte ethnische Gruppe Überfälle veranstalten, ja, und dann sehen das die Leute und entscheiden, das nicht zu veröffentlichen, weil sie es als Fake News abstempeln, kann ja als solche dann wahrgenommen werden, weil man sagen kann, ja, man weiß ja nicht, was in den Köpfen von den Leuten vorgegangen ist. Vielleicht ist das einfach nur so, weil die ja aus ihren so Sozium kommen, aus ihrer Umgebung kommen und das ist dann, ja, man will die Leute jetzt nicht anstacheln, ja. Also ich kann das ja auch bis zu einem gewissen Grad halt schon verstehen. Das Problem ist ja einfach, wenn du halt gewisse Gruppen halt überproportional dann halt bei gewissen Fällen halt so hast und das wird dann halt publik, dann gibt es halt eventuell auch Leute, die dieser ethnischen Gruppe angehören, die halt total redliche Bürger sind, die dann da die Scheiße ausbaden müssen. Ja? Aber das Problem ist halt, das dann halt zu verschleiern und halt gar nicht zu machen und so, das macht es nicht besser. Das ist halt einfach ein falscher Lösungsansatz für das Problem. Also das Problem an sich, das kann ich verstehen. Ja, dass es halt einfach blöd ist für die redlichen Leute, die dann darunter leiden. Aber Ja. so erreicht man eigentlich nur das Gegenteil davon. Das, was mich hier halt dran stört, ist, dass es so irgendwie so ein lauwarmes Mittelding ist. Ja, also entweder, wenn ihr die Dinger nicht veröffentlichen wollt, dann macht auch kein Statement dazu, dass ihr sie habt. Okay, das ist das Erste. Also ich wäre zu... Ich dir noch Tipps hier. Wenn schon verschleiern, dann komplett. Nicht irgendwie... Ich wäre in zwei Situationen, sagen wir mal, glücklich. Ja, okay, das Erste wäre Glück aus Ignoranz heraus, wenn ich nicht wissen würde, dass solche Aufzeichnungen existieren und dass sie Leute rassistisch machen könnten, wenn diese veröffentlicht werden. Das würde mich glücklicher machen. Ja, dann dieses lauwarme Mittelding, wo ich weiß, dass etwas da existiert, wovon ich nicht genau weiß, was es ist. Ja, das ist ja sogar noch teilweise schlimmer, weil ich mir jetzt generisch in meinem Kopf was zusammenlegen kann. Ja, so, ja, und Kopfkino. Ja, genau, Kopfkino. Ne? Ich habe keine genauen Daten. Ja, und das wiederum das Bessere, halt, ja, das, da wo ich ein bisschen mehr sauer wäre und ja, trotzdem. Wobei, was heißt keine genauen Daten? Die FBI-Kriminalitätsstatistik, die wird ja veröffentlicht und die ist ja relativ eindeutig. Ja, jetzt in dem Beispiel hier mit den Videos. Schon, aber sozusagen aus dem Blickwinkel von der amerikanischen Öffentlichkeit, du willst die Videos nicht veröffentlichen, du hast aber die Kriminalitätsstatistik, die genau das besagt. Das Problem, was du in den Videos sehen würdest, also die dann aber nicht veröffentlicht werden, weil Gehirn-AFK. Genau das meine ich ja. Das ist ja dieses so, wir sagen dir, was du nicht sehen wirst und niemals sehen wirst und here you go. Das ist wie, wenn man mir ein Spiel zeigen würde, wo ich so Interesse dran habe und dann sagt man hier, das wäre so, das ist der Content, der nicht im Spiel auftaucht. Hier, guck mal, wir zeigen ihn dir nicht mal, wir reden nur darüber. Ja, so toll. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, wenn du dich halt nicht vernünftig gesellschaftlich damit auseinandersetzt. Das heißt, wenn du keine Ursachenforschung betreibst, dann überlässt du das Erklären der Ursache, überlässt du dann wieder irgendwelchen Spinnern, die dann sagen, naja, die Afrikaner, die sind alle kriminell, das steckt denen in den Genen. Weißt du, dann kommen halt irgendwelche dummen Arschgesichter und ziehen sich halt irgendwelche Pseudo-Erklärungen irgendwie aus der Nille und die Leute glauben das dann halt, weil denen halt einfach niemand, weil halt einfach niemand mit denen darüber redet. Und dann deswegen dadurch, ist es halt total wichtig, dass man dann einfach mal dadurch, dass es vertuscht wird, gibt es noch mehr Feuer, dass man dann sagen kann halt so, ja, und weil das halt offensichtlich der Grund ist. Ja, das ist ja die Sache, ja, das ist dieses Kopfkino, diese Ebene, diese lauwarme, ne, wenn man Leuten überhaupt nichts sagen würde und von vornherein sagen würde, alles ist toll und es wäre alles toll, dann okay, ja, gut, aber in der Vorstellung ist es immer wesentlich schlimmer, wie es in der Realität ist. Deswegen hast du doch auch unter Zeitungsartikeln, wo nicht drinsteht, was für eine Ethnie der Täter hat, hast du sofort immer die Kommentare, da haben Ali und Murat mal wieder zugeschlagen, weißt du, weil das ist dann halt einfach schon so drin. Ja, aber das Ding ist, das ist ja noch seltsam, ja, wenn das wirklich nur so eine Gruppe wäre von Leuten, an die jeder denken würde, ist ja okay, aber es kommt ja darauf an, selbst so, wen du als Feindbild hättest, ja, was du so sonst weißt über die Welt. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Asiaten so richtig hassen würde, so keine Ahnung, Japaner, ne? So, dann würde ich mir das dann vorstellen, als so das, was in diesem Bericht drin wäre. Aber ja, egal, hier dieses, da ist ein Bericht jetzt gerade, dass da jemand mit Flüchtlingen zusammengearbeitet hat für Jahrzehnte, ne? Und ja, die Afghanen Crime Wave ist mint boggling. Das ist ein relativ langer Artikel über 5 Seiten hinweg. Und der Typ, der war bei, ich weiß nicht, was er genau arbeitet, aber der war in irgendeinem internationalen Government Body, sagt man im Englischen. Und auf jeden Fall meinte der halt, dass er halt aus viel mit afghanischen Familien zusammengearbeitet hat. Und dass er sich als Amerikaner durchaus verantwortlich fühlt für die für die amerikanischen Söhne Afghanistans sozusagen. Also, und dass halt die Gewaltverbrechen, die halt jetzt von denen begangen werden, dass die halt einfach im Grunde schwingt dann eine Verachtung für die westliche Welt mit. Weil wenn du jetzt auf hellichter Straße versuchst, jemanden zu vergewaltigen und das dann eine schwangere Frau ist, dann ist das nicht... Das ist dann nicht irgendwie ein Perverser, der rumläuft und irgendwelche Leute angammelt, sondern das ist, also weißt du, tust du dein Opfer in der Öffentlichkeit raussuchen, weißt du, und ein offensichtlich glücklicher Mensch, schwanger, mit Kind, und dann rennst du hin und versuchst zu vergewaltigen und es sind auch Leute daneben, die helfen, und das ist irgendwie so ein Zerstören der Öffentlichkeit als Ausdruck der Verachtung für die weltliche, westliche Lebensweise. Und dass man sich da überlegen muss, wie man da bessere Strafen hat oder bessere Möglichkeiten, wie man deportieren kann, damit eben gerade sowas wie in Europa stattfindet, in den USA nicht der Fall ist, wenn man Flüchtlinge aufnimmt. Und da war der Artikel also sehr, sehr eindrucksvoll, wie er das geschildert hat. Ja. Ja, auf jeden Fall diesen markierten Bereich hier mit den, dass die Leute sympathisch sind gegenüber den Afghanen und die nicht in so ein kaputtes Land, wo es die ganze Zeit Selbstmordanschläge und sowas gibt, schicken wollen. Also da kenne ich auf jeden Fall auch ein paar Leute aus dem politischen Spektrum, die genau in diese Kategorie fallen im Moment, weil es gibt ja da jede Menge Diskussionen darüber, über die Einstufung von Afghanistan als sicheres Herkunftsland, so genanntes, wie das dann immer heißt, also quasi ein Land, wohin man halt die Leute auch abschieben kann. Weil wenn das halt nicht so ein Land ist, dann geht das halt nicht mit den Abschiebungen. Ja, aber man kann sich doch nicht aussuchen, wo man geboren wird. Okay? Du kannst dir nicht aussuchen, wo du geboren wirst, wann du geboren wirst und in welchem sozialen Umfeld du aufwächst und was du für Möglichkeiten hast. Ich finde es toll, dass man da Leute so zu sich holt für die Zeit, bis der Konflikt da so mal abkühlt. Ne? Aber kühlt der dann irgendwann mal wirklich ab? Ja, ich meine, das ist ja die Sache, ja, das führt alles zurück auf die Kernfrage davon, ob eine Ideologie, eine bestimmte Anzahl an Ideen, ja, irgendwann mal enden kann, damit das größere Konflikt auch irgendwann mal enden könnte, ja, und das scheint nicht so zu sein, das heißt, man muss irgendwann die Leute wieder zurückschicken, ja, und das macht es ja dann doppelt so hart, weil du ja dann sagst, nee, weißt du was, so unsere Liebe ist jetzt nicht unbegrenzt und nicht unkonditional, ja. So, und ach, das ist so schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich meine, nach Afghanistan ist halt mittlerweile mehr Aufbau, Entwicklungshilfe geflossen, wie nach ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich halt auch erstmal vor Augen halten. Wie viel Geld dorthin geflossen ist. Ja, und das ist Land ist halt schon ewig im Gang. Ne? Also, wann hat der Krieg da angefangen? 2001, ne? Ja, nee, wie wäre es mit irgendwann in den 70ern? Ja, das, ich meine, jetzt das, der Letzte, der nach dem, den wir versuchen, dieses Land wieder aufzubauen. Ja, das kann man nicht so losgelöst betrachten. Also eigentlich ist ja Afghanistan schon seit Ewigkeiten Schlachtfeld. Also schon zwischen den Sowjets und danach dann die innerstaatlichen Konflikte, dann kam die westliche Welt da rein und so weiter und so fort. Also ich kann da mal jeden, der sich da mal ein bisschen schlau lesen möchte, kann ich mal Michael Lüders empfehlen, die den Wind sehen und die den Sturm ernten. Oh Gott, das fand ich furchtbar. Ich fand das mega schlecht recherchiert und voll viele fachliche Fehler. Ja, oh mein Gott. Ja, er hat voll viele Fehler in der Recherche gehabt, die relativ einfach zu widerlegen sind. Ich finde das Buch furchtbar. Oh mein Gott. Wie kannst du das nur empfehlen? Also ich fand's als Einstieg in das Thema halt ganz interessant, weil es halt auch einfach ein paar ganz gute Gedanken aufzeigt. Also zum Beispiel der Faktor, dass wir immer glauben, dass man Demokratie überall hin importieren kann und die funktioniert dann einfach von alleine und dass viele Leute einfach vergessen, dass du für eine Demokratie auch eine funktionierende Mittelschicht brauchst, die es halt in diesen Ländern meistens nicht gibt. Ja, das sind schon gute Gedankenanstöße. Also wenn du jetzt sagst, das ist scheiße recherchiert, dann glaube ich dir das. Das ist gar keine Frage, aber ich finde es trotzdem als Anstoß für so ein Thema ist es, denke ich, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich fand es zu gefühlsduselig, also für Geopolitik. Ja, ich kriege da auch immer Bauchschmerzen, wenn ich dieses von wegen so, ja, wir müssen erstmal auf uns selber gucken und diesen Kram dann irgendwie höre. Also. Sag mal, zahlt dann Afghanistan Reparationen an den Westen? Ich glaube, die wollen das eher umgekehrt. Also, ja, auf jeden Fall noch so ein Ding. So ein Ding zu Afghanistan und Deutschland. Also es war ja von diesem einen Journalisten, Jeremy Scahill heißt der, der hatte ja irgendwann dieses Blackwater-Ding da aufgedeckt mit dieser Mercenary-Truppe im Irak und der hat da auch so ein Buch geschrieben über dieses JSOC-Kommando. Das sind irgendwie so Spezialeinheiten, die quasi in Afghanistan da ganze Familien getötet haben, nur aufgrund von, weil irgendwer die denunziert hat, also gesagt hat, so, ja, hier, mein Nachbar, der ist bei den Taliban. Und dann haben sie die Tür eingetreten und dann halt die ganze Familie da umgebracht. Und eine von den Sachen, die der halt auch schreibt in dem Buch, ist, dass Deutschland diese Denunzianten halt eben außer Landes geschafft hat. Also wir haben die quasi bei uns aufgenommen, die Leute, die da irgendwie gesagt haben, so, ja, hier, mein Nachbar ist Taliban. Hat eigentlich einer von euch den neuen Film von Brad Pitt zu dem Thema gesehen, wo er den Oberkommandierenden in Afghanistan spielt? Nee. Der ist, also natürlich ist es halt nur ein Film, aber da gibt es auch ein paar ganz gute so Eindrücke, warum das da halt alles nicht so einfach ist mit wir besiegen mal Afghanistan militärisch und dann wird das da alles gut. Ja, das meine ich ja. Das ist diese Kernfrage davon, wie eine Idee oder ob Ideen überhaupt vernichtet werden können, ja, ohne dabei Menschen zu vernichten. Ja, das ist dieses Dilemma, ja. Und man kann die Leute schon darüber aufklären, ihnen Bildung geben, aber nur weil du ihnen das gebracht hast, nur weil du da Schulen baust, nur weil du da Geld reinsteckst, bedeutet es das nicht, dass es nicht zerfällt, ja. Und wie lange es dauert, bis etwas zerfällt, ist halt der Kernfaktor. Ja, das bringt da nichts, Geld reinzustecken, wenn die da das Gebäude als Imperialismus betrachten und das dann anfangen zu zerstören, ja. Ja, gibt es auch andere Sachen. Das ist jetzt Real Talk, ne? Ich kenne jemanden, der in Afghanistan Einsatz war und die haben dort ein Dorf, dann eine Wasserleitung gebaut, damit die Frauen nicht immer in den Brunnen latschen mussten, 3 Kilometer. Und dann war nach ein paar Tagen war das war halt na sag schon, der Wasserhahn und der das das war halt kaputt. Und dann haben die das repariert und 3 Tage später war es wieder kaputt. Und dann haben sie das mal beobachtet und das haben die Frauen haben das kaputt gemacht. Weil die 3 Kilometer Weg zum Brunnen hin und zurück und die Zeit, wo die am Brunnen Wasser geholt haben, das war die einzige Zeit am Tag, wo sie mit anderen Frauen in Ruhe zusammen waren, ohne dass die Männer genervt haben. Ja, ich hab auch noch so eine Geschichte, okay? Ich war da in einem Raum, da hat jemand Sachen präsentiert gehabt. Es ging da um Beschneidung von Mädchen und Frauen in Afrika. Ja, und der Typ ist da hingegangen, hat da Leute aufgeklärt, hat da diese Bilder gesammelt, hat dann alle Stämme, die er so interviewt hat, ja, hat alle Männer aus den Stämmen zusammengeholt, ja, hat mit ihnen geredet, ja, hat ihnen die Bilder gezeigt, hat gefragt, wie viele von euch hier finden das wirklich fürchterlich? Ja, da melden sich natürlich viele, weil es schon empathisch ist zu sehen, wie da Leute drunter leiden, ja. Aber ändern will keiner was daran, weil da nämlich so dieses tribalistische Ding mit drin steckt, weil da nämlich dieses Ding mit drin steckt, von dem, was quasi mitschwingt in der Handlung selbst. Das, was man eigentlich hätte, ja genau, das, was man eigentlich aufbrechen würde, und das ist dann die Routine von den Leuten, weißt du? Also Tradition. ja, nicht unbedingt Tradition. Tradition wäre vielleicht ein größeres Konstrukt, was aus sowas erwächst, ja. Aber das ist so, weißt du, du kannst dann den Leuten eine Wasserleitung geben, damit sie es einfacher haben und, weißt du, ein schöneres Leben führen können. Aber wenn ihr Leben sowieso ringsrum Kacke ist, ja, dann werden sich da Mechanismen auch daraus entwickelt haben, damit da zum Beispiel Frauen mit anderen Frauen mal ein bisschen Zeit für sich haben, ja. Und natürlich ist es scheiße, wenn die da zum Brunnen laufen müssen und da schwer schleppen, ja. Aber dafür haben die was davon. Ja, dafür haben die da ihre Ruhe. Und wenn der Preis, den sie dafür zahlen, stimmt, dann ja, dann lass sie doch Wasser schleppen. Ja. Seit Tausenden von Jahren wurden Armeen geschaffen, um in fremden Ländern Brunnen zu bauen. Nein, Wir sollten eigentlich genau andersrum angehen. Wir sollten genau andersrum angehen. Wir sollten Brunnen bauen, um in anderen Ländern Militär zu bringen? Nein. Das verstehe ich nicht. Den Brunnen abreißen. Ich meine damit, Ey, wir sollten hingehen und die Brunnen dort zerstören, ja, damit die Leute dann so von neu anfangen und wenn die da wieder was Falsches bauen, dann wieder zerstören und so weiter, bis die Leute dann, weißt du, mal was Anständiges machen. damit die Frauen mehr Zeit haben. Du könntest die Brunnen auch vergiften, oder? Anstatt dass wir hingehen und den Leuten, nein, anstatt dass wir hingehen und den Leuten zeigen, hier Beschneidung von Leuten ist echt nicht so cool, ja, sollten wir mitmachen. Wir sollten das richtig hart unterstützen, so richtig Kameras draufhalten, damit die vielleicht selbst merken, wie absurd das ist, ja. Ich habe übrigens gerade im Chat gelesen, die Geschichte mit dem Brunnen soll wohl aus dem Film stammen. Das heißt, kann gut sein, dass ich da genarrt wurde. Hart. Arr, bin ich drauf reingefallen. Ja, aber die Dynamik ist nicht schwer vorzustellen. Also komm. Ja. Nun gut, kommen wir zum Aluhut-Artikel des Jahrtausends. Das ist schon ein älterer Artikel. Ich weiß, 21. Juni 2012, EU should undermine national homogeneity, says UN Migration Chief. Aber ich fand den Artikel einfach so hart, da hast du den Migrationstypen, der sagt, wir müssen die Also in den Ländern, die die Homogenität aufheben. Unten steht er dann noch, dass er mit der Bilderberg-Gruppe sich auch getroffen hat. Und allgemein ist es so ein Artikel, wie er einfach prädestiniert für keine Ahnung, für eine Alex Jones Show wäre oder so. So der ganze Artikel, der liest sich wie UK Support. Wie dein, ja. Ohne Spaß, ich bin jetzt wirklich kein Fan von so New World Order und tralala und so. Aber ohne Spaß, nur der Artikel für sich. Der war schon hart, fand ich so. Weißt du, so Mr. Sutherland, who has attended meetings of the Bilderberg Group, a top-level international networking organization, often criticized for its alleged secrecy, called in EU states to stop targeting highly skilled migrants, arguing that at the most basic level, individuals should have the freedom of choice about whether to come and study or work in another country. Und ich, keine Ahnung, ich fand den Artikel hart. Mein Aluhut hat geglüht. So, ich weiß nicht. Ja, das ist von diesen Verschwörungstheoretikern der BBC hier. Ja. Das ja. Glaube ich aber nicht. Wenn das jetzt die ARD oder so gesagt hätte, irgendwer, der vom Staat bezahlt wird, dann würde ich sagen, ja, aber so doch nicht. Warte, die BBC wird vom Staat bezahlt. Ja, das war auch nur ein Witz. Humor-Speech. Joke-Speech. Das ist auf jeden Fall gut. Wisst ihr was? Machen wir doch einfach global EU. Es ist scheißegal. Weißt du, wenn wir einfach EU so breit wie möglich fächern, ja, dann wird aber unter dem gleichen Krieg Namen beendet. Dann, ja. Wenn wir dabei sind, können wir auch gleich mit Kommunismus parallel anfangen und mit einem globalen Dschihad. Das, ja, wir schauen einfach, welches jetzt am besten global funktioniert. Wahrscheinlich keins davon, aber wir können es ja versuchen. Na, wie aus dem alten Lied, dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Genau, ja, richtig. Ja, also in Bayern haben sie sich jetzt was Neues überlegt, nämlich das Änderung des Gefährdergesetzes beziehungsweise Einführung des Gefährdergesetzes, weiß ich nicht genau, bin ich so doll noch nicht eingestiegen. Auf jeden Fall geht es wohl darum, die Leute halt, die als Gefährder gelten, halt zu inhaftieren, und da haben sie jetzt die, also das geht jetzt quasi auf unbegrenzte Zeit, und die Schwelle dafür ist auch nicht besonders hoch. Also ich hab da schon was dran zu kritisieren, okay? Also erstens, ja, das ist richtig hart gegendert, ja. Gefährder, ja. Das müssten Gefährdersternchen innen heißen, okay? Das ist so das Erste, ja. Warum nicht Unterstrich? Oh, tut mir leid, ja, oh nein. Weil das Tunnelbau impliziert, und das ist im Gefängnis ganz blöd. Ja, okay. Ja, die Gefängnisinsasser-Sternchen Unterstrich innen. Ach Gott, nein, Mann. Ja, aber ich muss schon sagen, dass ich das auf jeden Fall nicht beunruhigend finde, dass man jetzt Leute unendlich lange festhalten kann. Aus Gründen. Aber es sind Gefährder. Hm? Es sind Gefährder. Sie sind gefährlich. Gefahr, Gefahr. Alarm. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, können die Leute ohne einen Prozess beliebig lange festhalten? Geil, Alter, stell dir mal vor. Hab ich das richtig verstanden? Boah, Alter, das wäre so cool. Kannst dir so in der Zukunft Bayern vorstellen, wie so das Universum von Judge Dredd, weißt du? Laufen da so bayerische Polizisten rum, so in einem Bierzelt, aber aus Beton. Beton. Ja, Bierzelt aus Beton, so. Sie wurden als Gefährder eingestuft. Ja, man kann ja mal Murat Kurnaz fragen, was der von so einem Gesetz hält. Ich halte es auch für Steuerverschwendung. Also ich weiß nicht. Also warum muss ich dann dafür zahlen, dass man irgendwen so lange festhält? Also, ja, aber habe ich das richtig verstanden? So? Ich denke schon, ja. Also ich habe mir jetzt den Entwurf nicht angeguckt, aber wenn man sich das hier so durchliest von... Also das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, also ich denke mal schon, dass das ein Richter entscheidet im Endeffekt, und da wird es sicherlich auch immer wieder irgendwie Prüfungen geben. Also, dass man einfach den Schlüssel wegwirft, wird sicherlich nicht so sein, aber so generell ist das schon ziemlich heftig, ja. Ja. Naja, es muss ja gar nicht für immer sein, es reicht ja schon, weiß ich nicht, also die Mühlen der Justiz malen langsam, und nur weil dann irgendjemand meint, du bist jetzt ein Gefährder, und dann bist du erstmal 8 oder 12 oder 16 Wochen weg. Ne, bis dann halt irgendwo mal in der Amtsstube jemand deinen Fall vor die Nase kriegt. Das ist schon nicht so geil. Also ja, das ist halt schon echt so, wie Kafka das in der Prozess da beschreibt, ne? Dass da, der Typ wurde ja eigentlich im Endeffekt auch als Gefährder eingestuft in der Geschichte, ne? Und dann hieß es ja hier, jetzt hast du hier deinen Prozess, ja. Und bist du, Alter, 3 Monate Präventivhaft. Nee, Mann. Alter. Also ich meine, ja, tust du jetzt zu viele posten und dann bist du weg, weißt du? Ja. Du kannst ja auch digitaler Gefährder werden, weißt du, wenn du zu viele krasse Memes postest. Genau. Don't let your memes be creams. Oder Teil von dieser bösen Gamergate-Bewegung bist. Oder wenn man davon ausgehen muss, dass du beleidigende Kommentare auf Facebook schreibst, dann musst du halt erstmal in bayerische Haft gehen. Oder wenn du deine Haare nicht komplett verdeckst, oder wenn du, keine Ahnung, nicht an der Haare nicht bunt. Ja, nicht an Space Daddy glaubst, wenn deine Haare zu lang sind, deine Haare zu kurz sind, wenn du Rockmusik hörst, wenn du keine Rockmusik hörst, wenn du Augen hast, wenn du keine Augen hast, wenn du im Rollstuhl sitzt oder nicht im Rollstuhl sitzt. Kritik an polnischer Justizreform. Sitzt Deutschland im Glashaus? Ja, genau. Das ist auch so ein Ding, was diese Woche war, wo auch viele Leute gleich erstmal den Mund aufgerissen haben, ohne mal zu gucken, wie es in Deutschland überhaupt ist. Also in Polen gab es jetzt eine Reform, die quasi besagt, dass das Parlament die Richter bestimmen darf. Also die... Das ist schon jetzt gerade ziemlich volles Haus, wie ich sehe, ne? Und auf jeden Fall, das Ding an der Sache ist halt in Deutschland, das halt schon lange so gehandhabt. Und zwar nicht irgendwie wie in Amerika oder so, dass es da eine Anhörung irgendwie für gibt, öffentlich, dass man irgendwie weiß, was die da machen sollen, hinter verschlossenen Türen und so. Mhm. Also Deutschland ist da eigentlich wesentlich schlimmer schon die ganze Zeit drauf. Und ja. Aber man darf doch eigentlich als, Deutsch, Worte, als so ein Typ da einberufen werden, damit man da sitzt und ja, Schöffe, aber mit. Das, ja. Schöffe. Hier geht es ja jetzt um irgendwelche obersten Richter, Bundesverfassungsgericht und so. Ah, okay. Und okay. Ja, wie hier auch steht, ich fand das vor allen Dingen auch gut, dass der Autor von diesem Ding hier auch auf die Frau Bär eingegangen ist hier. Das ist ja die bei dieser George Soros-Uni studiert hat und so ein Gender-Kompetenzzentrum geleitet hat und danach ans Bundesverfassungsgericht berufen wurde. U-Boot. Das progressives U-Boot. Verfassungsrichter wie die umstrittene und fragwürdig qualifizierte Susanne Bayer nach solchen Anhörungen problemlos an ihre Posten gelangt wären, ist zumindest zweifelhaft, ja, ne? Ja, wenn ihr wissen wollt, warum die fragwürdig qualifiziert und umstritten ist, könnt ihr euch ja nochmal diesen Artikel angucken. Asylklagen überlasten Verwaltungsgerichte. Die Verwaltungsgerichte sind durch die Flut von Asylklagen völlig überlastet. Gerichtsverfahren von mehr als 250.000 Personen sind zurzeit vor deutschen Gerichten anhängig. Ja, und zwar relativ krass, einfach nur so die Zahl, so 1/4 Million Klagen. Weißt du, das mag ich, weißt du, Und dann haben sie hier auch diese Zahlenschönigung, ist halt auch ziemlich krass, ne? Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sagt halt eben diese Zahl hier an Verfahren und das sind halt nur die Neuanträge. Und wenn man halt diese ganzen Einsprüche dazu zählt, dann kommt halt eben diese Nummer hier raus. Und daraus ergibt sich dann halt diese Nummer hier, das ist halt dann nur die Anzahl an Widersprüchen, die es gab. Also so viele Asylverfahren haben wir gerade, also Neuanträge und diese ganzen Widersprüche. Also warte mal, da kommen Leute hierher, beklagen sich, weil sie meinen, ihnen würde hier was zustehen und dann müssen sie verarbeitet werden, also ihre Klage wird verarbeitet, das ist soweit, wie ich verstehe, auch okay. Aber weil das so viele Leute sind, die sich beschweren, ist das eine Überlastung fürs System, oder? Ja, es sind sowieso schon viele Leute und dann sind es auch noch viele Leute, die halt eben, also das steht ihnen ja zu, also wenn du in Deutschland irgendeine Entscheidung da bekommst, sei es jetzt irgendwie ein Bescheid über keine Ahnung, Hartz IV oder irgendwas, dann kannst du ja dem widersprechen. Also ja, okay, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Aber genau, das wäre meine nächste Frage. Was ich hier nicht ganz verstehe, ist, was sind denn die häufigsten Gründe für Klagen? Also, Leute werden wahrscheinlich einen negativen Bescheid gekriegt haben, also dass sie kein Asyl bekommen. Und dann sind sie ja in irgendeiner Struktur drin mit irgendwelchen NGOs und irgendwelchen Leuten, die ihnen halt eben sagen so, ja, nee, keine Angst, du kannst ja immer noch Widerspruch einlegen. Und dann geht das halt in die zweite Runde dann. Und die Leute selbst, wo sind die in der Zwischenzeit? Sind die hier? Und, ja, die sind Schilden? Hier, ja. Die werden nicht wieder zurückgeschickt. Es geht ja schließlich um Asyl. Also das ist ja im Regelfall, weil du halt eben in deinem Land eigentlich nicht leben kannst, weil du politisch verfolgt wirst. Ja, okay, aber wie viele Leute werden denn bitte schon politisch verfolgt, Alter? Was ist denn da los? Vor allem, wenn man politisch verfolgt wird und man überhaupt schon was zugerechnet kriegt, dann nimmt man, was man bekommt und klagt nicht noch dagegen. Naja, die kriegen ja nichts zugerechnet, das ist ja das Ding. So. Also, aber sie, Die werden ja Widerspruch einlegen gegen ihr abgelehntes Asyl ersuchen. Also ist es noch fundamentaler, toll. Russland kopiert Gesetz gegen Hassbotschaften. Oh yes, das freut mich. Das ist toll. Netz-DG, die mussten es sogar noch umschreiben, weil sie das nicht wortwörtlich ins russische Gesetz übernehmen wollten. Also Leute, wisst ihr was? Ich finde das toll. Also man wirft Russland ja vor, ja, Putin sei so isoliert, ja, und würde sich nicht an den Westen orientieren und gar keinen Bock haben, so, und das stimmt ja nicht, ne? Hier sieht man ja, der nimmt das, was halt gut ist hier bei uns und baut es bei sich ein. Das ist toll. Ja. Also. Und du hörst aber von den Medien, hörst du da eine Schelte Richtung Russland, da wird es verwendet, um Zensur einzuführen, und dann denke ich mir so, ja, und hier genau dasselbe Gesetz, hier ist es für Hass Regenbogen zu bekämpfen. Hass. Ja. Hier wird Hass bekämpft und dort wird Zensur verursacht. Aha. Ja, also ich beides vom selben Hammer. Ja. Was ich vor allen Dingen auch lustig finde, ist die Tatsache, dass wir ja diesen scheiß Paragraph 166 StGB damit reingeschrieben haben, als eine von den Sachen, die man halt eben mit dem NetzDG irgendwie jetzt richtig durchsetzen muss in den Netzwerken. Das ist ja unser sogenannter Blasphemie-Paragraph. Und Russland hat auch eine super Geschichte da drin, irgendwelche Leute wegen Beleidigung der Religion, irgend so ein Kram da irgendwie einzuknasten. Ja. Das haben sie damals mit Pussy Riot auch gemacht. Da war so ein Typ, der wurde angeklagt, der kam nicht ins Gefängnis, soweit ich weiß, der wurde nur angeklagt, aber das ist auch schon echt ein skurriles Ding. Also der hat Pokémon Go in der Kirche gespielt. Ja. Pokémon Go in der Kirche gespielt und der sollte da ins Gefängnis kommen, aber da wurde da schon Einspruch gelegt und das, also dem geht's gut dann so. Aber schon traurig, ne? War ja nicht wichtig genug. Ja. Keine Ahnung, also das ist ja eh immer so das Ding, ne? mit diesem ganzen Kram, dass da sowieso, das ja auch nicht nachvollziehbar ist im Endeffekt. Also prinzipiell müsste man ja sagen, wenn das jetzt wirklich der Maßstab ist, dann müsste einer, der Pokémon Go spielt, halt eingeknastet werden. Ah, verstehst du? Maßstab. Ja. Ja, es ist toll. Es ist sehr schön. Vor allen Dingen auf jeden Fall schon mal beruhigend, dass hier sowas wie Reporter ohne Grenzen das auf jeden Fall als Problem wahrnimmt. Ja, also. Wisst ihr was? Ich finde auch, wir sollten uns mal Nordkorea zum Vorteil, zum Vorbild nehmen, ja, für unsere Zukunft hier. Ich meine, wir hatten jetzt schon genug Freiheit und genug Meinungsfreiheit und ja, tolles Leben. Reicht jetzt, jetzt auch mal mit. Ja, jetzt ist, das ist jetzt echt mal genug. So. Ich meine, das ist doch die höchste Form von Privilegien checken, wenn du dich radikal gegen dein System entscheidest, obwohl es dir so viel Gutes ermöglicht hat, ne? Ja. Schön. 50 Millionen Rubel. Die haben das. Ich glaube, die haben einfach irgendwo das mit den 50 Millionen Euro gesehen und haben da einfach im russischen Entwurf von dem Gesetz einfach 50 Millionen Rubel gesagt. Aber nicht verstehend, dass ein Rubel nicht gleich im Euro kommt. Ja, aber wo steht denn das eigentlich in dem Gesetz? Also 5 keine Millionen Ahnung, aber war da ja eigentlich nur. Also. Aber die Zahl 50 Millionen wird halt rumgeworfen, ja. Ja. Da steht was schon von der Geldstrafe, aber die ist nicht in Höhe von 50 Millionen. Ja, das waren irgendwie 500.000 bis 5 Millionen oder so. Ja, genau, ja. 50 Millionen war so ein Ding, das war ganz am Anfang, deswegen schwingt das auch die ganze Zeit mit, ja. So. Und hier, Trump ends covert CIA program to arm anti-Assad rebels in Syria. Move sought by Moscow. Also ich neulich hat sich eine Arbeitskollegin von mir drüber aufgeregt, ja, der Trump ist ja ein ganz furchtbarer. Und dann meinte ich zu ihr so, ja, was hat er denn gemacht? Ja, der schreibt immer so Sachen auf Twitter. Und dann meinte ich so, ja, aber hat er ein Land bombardiert? Nee, aber er sagt böse Dinge auf Twitter. Ja, dann habe ich gesagt, mir lieber, wenn der Präsident böse Dinge auf Twitter sagt, wie dass er irgendwelche Sachen bombardieren. Und hier habe ich jetzt auch meinen, ich mag zwar Trump nicht so wirklich so, ich weiß auch nicht, er hat seine Probleme mit freier Rede und mit Zensur im Internet, wo er auch durchgreifen will. Aber hier denke ich mir jetzt halt auch, dass er das Programm jetzt einstampft, da Leute zu bewaffnen. Ja, ist jetzt auch mal eine Idee, weil man hat ja den Bürgerkrieg da schon auch irgendwie auf die Beine erstmal helfen müssen. Und ich habe jetzt zwei Straßen weiter Flüchtlinge leben, weil der amerikanische Präsident sich mal gedacht hat, da schicke ich mit meinem CIA Waffen hin. Und ich finde es jetzt nicht schlecht, dass man vielleicht sagt, wir hören auf, Waffen hinzuschicken. Vielleicht hilft es ja dann so. Da muss man aber halt auch schauen, ob das halt wirklich Trumps Idee war oder ob da dann in der CIA einfach irgendwelche Leute mal ein bisschen Buchführung gemacht haben und gesehen haben, so dass Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie nicht deckungsgleich ist. Soweit ich weiß, also aus dem Artikel heraus, war das eher eine Entscheidung von Trump wie von den Beratern. Die Berater meinten, dass man halt die lokal vor Ort Verbündeten damit vor den Kopf stoßen würde und dass man sich halt damit den Ruf kaputt macht und dass es auch ein wichtiges Asset ist in den Verhandlungen mit Russland und dass man das eigentlich hätte nicht aufgeben sollen. Also. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass Putin sehr starke Verbindung zum Kreml hat. Das stimmt. Ja. Ich glaube, das stimmt nicht. Verschwörungstheorie. Fake News. Ja, aber einfach auch die Idee, dass du halt, dass du irgendwo Demonstrationen hast und dann sagst, okay, da schicken wir jetzt halt Waffen hin und schauen, was passiert. Weiß ich nicht, ob das unbedingt eine notwendige Außenpolitik ist, die man fahren sollte. Also gerade wenn es dann als USA sich selber ja nicht betrifft, also den Fallout, den haben wir ja jetzt und nicht die USA selber. Also ich weiß nicht. Ich finde es so lustig, diese Abkürzung. Including Man Portable Air Defense Systems or Man Pads. Man Pants. Oh Gott. Man könnte daraus Woman Pads machen, indem man die als wireless operated, ja, so wireless operated, so sind das Woman Pads. Stern.de Autor muss sich nicht Fake News Produzent nennen lassen. Moment, ich habe das glaube ich falsch gelesen. Nee. Ja, das Moment, ist was? Eine kuriose Geschichte. Und zwar ein Blogger hat halt gesagt, dass ein Stern.de-Autor ein Fake News-Produzent wäre, aufgrund der Tatsache, dass der Stern.de-Autor so eine Geschichte über ein twitterndes Kind aus Syrien, was glaube ich, verbreitet hat. Also der hatte darüber geschrieben, das haben wohl mehrere Leute irgendwie darüber geschrieben, dass angeblich irgend so ein Kind aus Syrien twittert. Und der Blogger hat halt eben darüber gemutmaßt, dass das ja nicht sein könnte, dass jemand, der so jung ist, im fließenden Englisch irgendwie twittert. Und hat halt eben dem Autor damit unterstellt, Fake News zu verbreiten. Und das ist jetzt vor Gericht gelandet, mal wieder. Also es ist auch schon mehrere Instanzen jetzt durchlaufen. Ursprünglich hatte der Blogger Recht bekommen. In der nächsten Instanz hatte dann der Stern Recht bekommen. Und jetzt ist es eine weitergegangen, wieder zum Oberlandesgericht war es, glaube ich. Und da hat dann wieder der Stern Recht bekommen. Und die ganze Nummer ist schon ziemlich teuer jetzt wohl auch geworden. Und es ist halt nur ein Blogger, der dahinter steht. Das macht auf jeden Fall aber auch immer Sinn, dass man irgendwie, was weiß ich, wie lange Zeit, nachdem diese Aussage getätigt wurde und das sowieso schon irgendwo total in der Versenkung verschwunden ist, dass dann nochmal irgendjemand feststellt, das darf er jetzt sagen oder das darf er jetzt nicht sagen, ja, als wenn das im Nachgang dann nochmal irgendwas dran ändert. Aber ich bin auf jeden Fall auch dafür, ja, dass wir jedes Mal, wenn mir irgendeine Bezeichnung nicht passt, dass ich dann auch sofort immer zum Gericht renne und mir dann mein Recht irgendwie durchboxe. Ja, vor allen Dingen wird ja auch noch immer der ganze Sachverhalt wird ja auch jedes Mal, wenn darüber berichtet wird, so wie er hier auch wieder, wird er ja auch noch wiedergegeben, ne? Also, dass dann auch jeder sich nochmal irgendwie überlegen kann, ob das wirklich glaubwürdig ist, dass irgend so ein Kind da irgendwie am Twittern ist, im Englisch. Auch wenn sie irgendwie gemeint haben, dass das Kind wohl das Kind von einer Englischlehrerin wäre und das deswegen halt eben so gutes Englisch irgendwie sprechen würde in den Tweets, keine Ahnung, aber ja, das ist auf jeden Fall das, worum es irgendwie geht. Syrisches Twitter-Mädchen. Ja. Alter. Syrisches Twitter-Mädchen. Ich weiß, das geht hier darum, so ein ernstes Thema, ja, aber ich stelle mir da immer so vor, wenn es um Twitter geht, dass da irgendjemand über Godfrey Elfwick stößt und oder irgendeinen anderen Poe-Account, ja, und das so voll ernst nimmt, weil, ach, syrisches Twitter-Mädchen, Mann. Alter, das ist doch so ein Mikrokosmos-Ding, dass da jemand darüber berichtet hat, sondern jemand anderes den da jetzt nicht mal angegriffen. Das ist ja kein Angriff gewesen, ne? Der hat ja einfach nur gesagt, hier... ich würde schon sagen, dass das wahrscheinlich so nach dem Motto, du Fake News-Verbreiter oder so, also dass das nicht freundlich gemeint ist, denke ich mal schon. Aber ja, also ich finde es auch völlig überzogen, dass sich die Gerichte mit so einem Kram befassen. Ne? Also, ja, ne? Die Begründung war dann sozusagen, dass er nicht nachweisen konnte innerhalb seines Artikels, dass der Sternautor aktiv die Täuschung vorgenommen hat. Ach so, aktiv. Und dass er deswegen sich nicht Fake News Produzent lassen kann. Also warte, schreibt der seine Berichte passiv? So, der ist so, der betrinkt sich, gibt sich richtig harte Opiate. Es kann halt keiner beweisen, ob dieses Mädchen jetzt wirklich da twittert oder nicht. Ne? Also, das ist halt das Ding. Nee, es ging um also im Gerichtsurteil selber ging es nicht um das Mädchen, sondern nur darum, ob er nachweisen kann, dass aktiv das falsch behauptet worden ist vom Stern-Autor. Mhm. Also das war das, was vor Gericht verhandelt worden ist. Nicht selber die Geschichte um das Twitter-Mädchen herum. Ach so, okay. Ja. Ajo, toll. Man sollte es machen wie Bayern, das macht einfach beide als Gefährder einstufen und weg mit denen. Gute Absolut. Idee. Eine Polemik wieder politisch korrekte Werbung. Wir versprühen keinen weichgespülten Werbeschwachsinn. True Fruits Gründer Marco Knauf verurteilt die Political Correctness Attitüde der Werbebranche als druckmäuserisch und plädiert für unverstellte Kampagnen. Oralverzehr. Schneller kommst du nicht zum Samenguss. Samengenuss. Ach so, verdammt, ja. Oh, die Sopex habe ich so versaut. Es geht hier um Chiasamen. Ich kann doch kein Deutsch. Ich bin nicht von hier, okay? Tut mir leid. Das ist so der ewige Jude, der jetzt aus mir rausstrahlt, ne? Samen genutzt. Ne, aber ich fand es ganz interessant, dass einfach, ich weiß, dass es ja selber auch schon wieder ein Marketing-Trick ist, halt gezielt provokativ zu sein, aber einfach, dass sich ein Werbender auch was traut und dass wir nicht so wie in Großbritannien bald verbotene Werbung haben und dass du einfach noch irgendwie auch edgy ein bisschen sein kannst, wenn du sein möchtest. Und dass es halt einen CEO gibt, der einfach sagt, hey Leute, fickt euch, Alter, wir wollen einen dummen Spruch raushauen, jetzt lasst uns. So. Und ich finde es cool. Also, mich freut das. Also ich finde es echt verantwortungslos, ja. Also das ist so wirklich, das ist symptomatisch für das größere Problem hier, ja, hier bei uns, ja. Das Problem ist ja hier Sexualisierung von jetzt schon Früchten in der Werbung, ja. Also nee, also ich setze mich hier für die Rechte von Früchten ein und das ist richtig schlimm. Das ist Objektifizierung, das ist Sexualisierung und das gehört nicht in Werbung. Okay, was ist, wenn mein Kind, das ich gerade nicht habe, ja, dann sowas liest, ja, dann versteht es das nicht, ja. Also, aber was wenn, ja? So schlimm. Ach herrlich. Ich mache es kurz. Mir geht der Pseudomoralapostel-Bullshit auf die Nerven. Ich kann sie nicht mehr hören. Diese Leute, die sich egal über was öffentlich lautstark empören, eine Entscheidung verlangen und den sofortigen Verkaufsstopp fordern. Ah, ja. Entschuldigung. Also Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Okay, ich bin behindert. Ja, tut mir leid. Besamt und befruchtet. Oralverzehr. Schneller kommst du nicht zum Samengenuss. Zwei Samenspender aus gutem Hause. Bei Samenstau schütteln. Ja. Also ich glaube, das hat ja irgendwie nichts mit Political Correctness zu tun, sondern damit, ob man schon 14 ist oder halt noch nicht. Ja, aber es gab halt schon Leute, die sich wirklich ernsthaft darüber aufgeregt haben, über diese Kampagnen. Aber jetzt nicht auf Basis von, dass es infantil ist irgendwie, sondern halt eben wieder mit diesem, oh mein Gott, Anspielung, was denken denn die Leute? So, und fragen sich die Leute, wie Stereotypen entstehen darüber, dass zum Beispiel so eben Leute keinen Humor haben und überhaupt kein tolles Leben führen können, weil die alles durch so eine beleidigte Linse sehen müssen. Ja, ach. Aber zwei Samenspender aus gutem Hause, das klingt ja schon eher nach einer homosexuellen Partnerschaft. Also ist ja auf jeden Fall auch Diversity so ein bisschen mit dabei. Ja, aber sie machen etwas soll, Haramiges, ja. Haram-Stufe rot, ja. Aber wobei besamt und befruchtet klingt auf jeden Fall auch, also das weiß ich nicht, wenn man hier in die Pornovideothek geht, da findet man bestimmt auch einen Film, der so heißt. Trans-Personen sind da ganz eindeutig gemeint. Ich meine, komm, ja, der Typ macht Movies. Ja. Ja, jetzt kommt die tollste Meldung. Oh yeah. Ein großer UK. Sieg. UK bans Gender Stereotypes in Ads. Ja. Ja, Mann, geil. Super. Ich finde es in Großbritannien echt hervorragend, also dass man endlich was gegen Sexismus unternimmt und damit sich fette Leute nicht mehr scheiße fühlen, wenn sie mit normale Menschen sehen in der Werbung, weißt du? Ich habe auch irgendwo gehört, dass die da auch so eine Erlaubnis einführen wollen, wenn du Pornos schauen willst, also dass die einfach flat das out... Das haben sie schon. Die haben einen automatischen Filter für dich, für jeden Anschluss in Großbritannien. Cool. Ja, Mann. Und es gibt auch eine Datenbank, wo du als Gefährder eingestuft werden kannst. Je nachdem, dann wirst du nach Bayern abgeschoben. Nee, aber in Großbritannien hast du einige Sachen in der Gesellschaft, die irgendwie auf ein bisschen Totalitär. Genau, eher halt hindeuten. Also. Totalitaristisch. Aber genau. was mir gerade nochmal auffällt, kann es eigentlich passieren, dass wenn du aus Bayern kommst und dass du dann in ein anderes Bundesland fließt und dann von da nicht mehr zurück nach Bayern gebracht werden kannst, weil du sagst, dass dir da eventuell als Gefährder lebenslange Haft droht? Und ein innerdeutscher Flüchtling. Binnenflüchtlinge. Weißt du was, wir werden irgendwann so ein System haben, bei dem du von einem Land in ein anderes wie so ein Ping-Pong-Ball rumfliegen kannst, ja, und irgendwann, wenn du dich schlau anstellst, ja, landest du auf den karibischen Inseln mit einem Haus und tollen Frauen und Kokosnuss rum und alles Beste, ja. So, das ist das Leben, okay, das ist das Leben. Ah, oh, ja, Mann, Alter. Harmful to society. Geil. Wir enden dann alle im Saarland. So. Das ist dann geil, das letzte Alter. Bundesland, was eh keiner mehr auf der Rechnung hat, dass das noch gibt. Und dann geil. Ja, super. Ich will auf jeden Fall ins Saarland, weil wenn Heiko Maas dann irgendwann mal nach der nächsten Bundestagwahl abgesägt wird, dann geht er nämlich dahin zurück. Ja, da kann er aber nichts mehr machen dann. Also wenn ich aber dann schon kannst du mal überlegen, was es dann im Saarland für Gesetze gibt. Also wenn ich schon so Sprüche sehe wie harmful to society, dann bei sowas, ja, bei so Themen, wenn das verwendet wird, denke ich immer so an Heresy aus 40k. So. Ja, Schönheit ist total harmful. So. Ja, ne, gesunder Menschenverstand und Kraft in sich selbst reinlegen, ja, Körperkultur. Ich finde es auch interessant, dass du, weißt du, bekommst ein Gesetz durch, um Sachen zu verbieten. Ich wette mit dir, dass es keine einzige ordentliche wissenschaftliche Studie dazu gibt. An der Stelle kann ich kurz Schleichwerbung machen. Über das Thema haben Kati, der Doktorand und ich vor 2 Wochen einen Stream gemacht. Über Körpertypen und also genau dieses Bild war da auch mit dabei. Are you Beachbody ready? Ne? Also ich finde es gut, dass du fragst, ob du Schleichwerbung machen darfst, weil eigentlich will ich nicht, dass du Schleichwerbung machst. Das ist harmful to society, okay? Ist nicht gut. Nein, nein. Aber ich denke mir so, weißt du, das sind so Regelungen, die miteinander in Konflikt stehen, okay? Denn die in UK, soweit ich weiß, haben ja auch diese Regelung, dass man auf Zigaretten diese Warnungen teilweise auch wirklich mit Bildern von gesundheitlichen Schäden draufdrucken lässt, ne? Ja, aber das ist ja was anderes, als wenn man jetzt irgendwie so sagt, es darf jetzt gar nichts mehr, also es geht ja noch nicht mal irgendwie um die Produkte oder so, oder was da irgendwie rauskommt, obwohl es ja auch eigentlich so ziemlich das Gegenteil ist, jetzt irgendwie zu sagen, diese Zigarette bringt dich um, wenn du sie rauchst, oder irgendwie zu sagen, so, ja, wenn du hier irgendwie unsere, wenn du hier irgendwie trainieren gehst, dann siehst du vielleicht mal so aus oder so. Na, also. Ja, ich verstehe schon, dass es dann mit Zigaretten eher so ein Negativding ist. Aber ne? Es geht ja auch eben halt darum, dass man so sagt, so ja, und wir sind jetzt, wir haben jetzt das letzte Wort dann in Zukunft irgendwie darüber, was irgendwie jetzt harmvoll ist für die Society. Und das können dann auch Sachen halt eben sein, die einfach nur irgendwelche Ideale verkörpern, wo irgendwelche Leute sich sagen, so, das ist aber ein Ideal, was ich nicht erstreben kann oder so. Und deswegen will ich das auch gar nicht sehen oder irgendwas. Ja, ja, aber was ist, wenn ich mich so identifiziere? Ich meine, ich bin ja dann marginalisiert und ich möchte mich in Plakaten sehen. So. Das hilft bei meiner Körperdysphorie, ne? My husband will never guess he got HIV from me. Also ich habe den Artikel selber habe ich nicht durchgelesen. Ich dachte mir einfach nur die Überschrift, ja, Alter. Ich habe ihn gelesen kurz vorm Stream. Es ist grauenvoll. Es ist wieder so ein narzisstischer Müll irgendwie. Also sie hat irgendwie einen Ex-Mann gehabt, der hat sie mit HIV angesteckt, weil er irgendwie rumgepennt hat. Und dann hat er sich irgendwann umgebracht. Und sie hat dann irgendwie was angefangen mit ihrem Chef oder so. Und ja, die hatten dann halt irgendwie erst geschützten Geschlechtsverkehr, dann irgendwann haben sie sich keine Kondome mehr gekauft und sie hat ihm das natürlich nicht erzählt und dann ist sie schwanger geworden und dann haben sie sich irgendwie testen lassen und dann ist bei rausgekommen halt eben, dass sie halt eben beide HIV-positiv sind. Und dann kommt auch der übelste Witz, war auch eigentlich noch so das Allerschlimmste bei der ganzen Sache, dass sie ihm dann quasi vorgeworfen hat, er hätte sie eher angesteckt. Und er wäre irgendwie nicht treu gewesen oder so. Also da geht mein Level auf over 9000. Ohne Witz, was kann man für eine, was kann man für ein dreckiger Müllmensch sein und sowas zu machen? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Ding stimmt. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Das ist wahrscheinlich wirklich einfach nur erfunden, damit die Leute an Hass drauf generieren. Meinst du, das ist aus der Kategorie Geschichten, die so nie passiert sind? Ja, Klicks generieren oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, so abgrundtief bösartig ist nicht mal eine Listin. Doch, also das kann man schon sein, das kann man schon machen. Also ich meine, erstens gibt es zum Beispiel in der schwulen Szene so Untergrundbewegungen, wo erstaunlicherweise schon Leute mitmachen, okay, bei anonymen Sextreffen an öffentlichen Plätzen, einander HIV zu geben und das als Trophäe anzusehen, ja. Das ist halt eine Schiene perverser, ja, weil halt schon, also es ist schon wichtig. Aber da wissen die alle davon, dass das... Nein, müssen sie ja nicht, das ist ja der Witz dran. Also, das ist ja der Witz. Also ja, aber sie wissen, dass die Gefahr besteht. Aber so weit musst du ja gar nicht gehen. Guck dir doch die alte von den hier von den No Angels an. Die hat doch auch von den No Angels, von dieser Girlband damals. Ach so. Die eine von denen hat doch auch, obwohl sie wusste, dass sie HIV hat, mit so einem Typen rumgepennt. Und das ist wirklich, also ohne Witz, das ist eigentlich eines der widerlichsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, die du jemandem antun kannst. Jemandem eine potenziell tödliche Krankheit, die selbst wenn du nicht daran stirbst, weil die Medizin mittlerweile so krass weit ist, dass man mit so einer Krankheit schon wirklich, wirklich lange leben kann. Aber das jemandem anzutun, das ist außerhalb meiner Vorstellungsreichweite. Und hör mal, Taksim, ich finde, deine Position ist vertretbar, ich verstehe sie, aber sie schadet der Gesellschaft, weil du nämlich hier HIV-Shaming betreibst. Ja? Nee, ich weiß nicht, da kann ich auch irgendwie gar keinen Humor verstehen. Also tut mir leid, wenn das jetzt behindert klingt, aber das finde ich einfach so unmöglich. Ja. Du schämst gerade jemanden dafür, dass die Person da Sex hatte und eine potenziell echt einfach für lebenslang existierende Geschlechtskrankheit übertragen hat, ne? So Autoimmunerkrankungen. Wie kannst du nur? So du bist das Problem, ja? Ja, so kann ja, die Hetze gegen HIV-Infizierte, das ist das wahre Problem der Gesellschaft. Ja, Abusive victim who was handed 175,000 pounds compensation in order to give his ex-wife 100,000 pounds of it as part of his divorce settlement. Geil. Geil. Das ist eine krasse Geschichte. Der Typ sieht echt glücklich aus. Also der Typ meint ja auch, dass er das Geld nicht annehmen will und dass er es nur nach seinem Tod gespendet wissen haben möchte. Mhm. Und oder das gleich spenden wollte, ich weiß nicht, auf jeden Fall wollte er es nicht selber annehmen, weil er es halt als dreckiges Geld empfindet und der wurde jetzt von der Ex-Frau verknackt, dass er halt zu zahlen hat, also abzugeben hat. Ich meine, Feminismus ist ja für das Recht, für gleiches Recht von Männern und Frauen, weißt du, Gleichheit, ja. Das heißt, wenn, weißt du, so, das ist okay, ja. Ist okay, wenn der Typ, ja, Geld bekommt, dann hat auch hier seine Ex-Frau da genauso was von mitzubekommen, ja. Ist voll normal, das gehört dazu, ja. Und wenn Männer sich da deswegen teilweise unter höheren Stress gesetzt fühlen, weil scheinbar ja irgendwie Frauen noch mehr Recht bekommen im Justizsystem, so, Rechtssystem, ja. Das ist normal, ja. Ja, toll, ne? Und dann beschwert man sich und dann bekommt man gesagt, ja, reg dich nicht auf. Helen and her new man will spend it how they like. It's shameful that she has even asked for the money. How can she get pleasure out of my pain and suffering? Ja, das ist ganz einfach, okay? Das ist wirklich einfach und es ist so traurig, das zu sagen, aber sie macht es, weil sie damit durchkommt, okay? Sie macht es, weil sie damit durchkommt und sie hat überhaupt keine Skrupel darin, da sich irgendwie aufzuhalten damit, weil sie meint, es irgendwie ideologisch vielleicht für sich ja beantworten zu können. Ich weiß ja nicht, was genau bei der jetzt im Kopf vorgeht, aber da muss schon was falsch laufen. So, das ist so unmöglich. Ja, apropos unmöglich. Oder doch unmöglich. Ja, ne, die Übergänge heute sind echt gut, Alter. Keine Ahnung, ja, auf jeden Fall. Sie haben es halt getan, nach jahrelang irgendwie Gebitsche, dass dieser Charakter von Dr. Who keine Frau geworden ist. Also man muss vielleicht dazu sagen, für die Leute, die die Serie nicht kennen, das ist halt so ein Typ, ein Außerirdischer, der jedes Mal, wenn er stirbt, halt nicht stirbt, sondern irgendwie nur seinen Typ irgendwie ändert. Und deswegen wurde das halt immer von einem anderen Schauspieler gespielt. Das ist jetzt schon die 13. Version da dran, wie man hier auch sehen kann. Und bisher waren das halt alles Männer und ja, es hieß dann natürlich von wegen so, nein, Frauen dürfen nie die Helden sein, tralalala, blablub. Obwohl das in dieser Serie halt auch die ganze Zeit irgendwie schon war, dass halt diese Nebencharaktere quasi auch nicht nur irgendwie zum Retten da gewesen sind oder so ein Kram. Aber das interessiert natürlich die Leute nicht, sondern von wegen bla bla bla, wenn dieser Mann keine Frau werden kann, dann ist das ja furchtbar und dann ist das ja grauenvoll und da muss man ja unbedingt was tun. Ja, und auf jeden Fall haben sie jetzt so lange gemeckert, bis sie jetzt ihren scheiß Willen gekriegt haben. Und, ja. Ja, aber kontroverse Frage, sollte man jetzt nicht vielleicht einfach abwarten, ob es vielleicht auch mit einem weiblichen Doktor Who total geil wird? Ja, weiß ich nicht. Niemals also, vorher kritisieren. Ja, ich kritisiere das jetzt schon, weil ich das halt seit Jahren halt mitgekriegt habe, diesen Murks. Und natürlich auch jetzt hier die Frau natürlich auch irgendwie schon erzählt von wegen bla bla, ja, ich bin jetzt hier die Frau und hurra, hurra und so ein Kram. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, als ich das Remake von Tanz der Teufel geguckt habe, war ich irgendwie nicht angepisst, dass dann auf einmal der Held quasi weiblich ist, weil der Film trotzdem richtig geil war. Also. Leute, Doctor Who, der 14. Doktor wird dann so ein kleiner Hundewelpe sein, ja. Ja, mach schon mal genau. Warum kann das nicht auch ein Tier sein? Hallo? Ja, also ich finde es halt aber vor allen Dingen ätzend halt eben, dass die Wichser halt eben gekriegt haben, wofür sie sich die ganze Zeit drüber aufregen. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwer gedacht hätte, oh, das wäre interessant, das irgendwie so zu machen oder so, sondern das war halt wirklich eine jahrelang schon andauernde Kampagne und das riecht mich halt daran auf. Ich sage auch noch nicht mal, dass ich mir das nicht angucken werde oder so, aber es riecht mich einfach. Siehst doch mal locker, jetzt haben sie gekriegt, was sie wollen und jetzt kann man mal abwarten. Ja, die kriegen nie genug, die wollen nie genug und das ist die jetzt hier nämlich, dass die nie genug wollen. Jetzt kommt hier Anita Sarkeesian und sagt direkt, warum ist die weiß? Die darf doch nicht weiß sein. So. Ja. Wobei ich sagen muss, bei Dr. Who, bei jemandem, der sowieso ständig sein Aussehen und keine Ahnung was wechselt, finde ich das weniger schlimm als bei den Marvel-Thor-Comics zum Beispiel. Ja, das ist auch schlimm, ja. Also. Ja, aber trotzdem, ich meine, also hier dran sieht man halt eben, dass die Leute nie zufrieden sind. Und das ist halt eben auch das Ding, was ich mir die ganze Zeit schon gedacht habe, so, das wird eh nicht ausreichen. Weil du kannst machen, was du willst, war auch so, dass sie in der aktuellen Staffel hatten sie ja schon eine irgendwie eingefügt, die schwarz auf Color und lesbisch war und so, wo das auch alle Nasen lang thematisiert wurde, wo ich mir auch nur gedacht habe, ey, und das war natürlich auch bei Weitem nicht die erste Schwarze, die sie da gehabt haben, aber es war auf jeden Fall die erste Schwarze, die mich wirklich genervt hat, weil es halt wirklich Tokenism war an der Stelle halt. Also nur so nach dem Motto, so, ja, jetzt müssen wir hier, aber jetzt haben die Leute aber beschwert, dass wir hier zu heterosexuell sind und jetzt müssen wir hier irgendwie mal was dann ändern. Das war ja nicht die sollten eigentlich, also wenn ich da irgendwie mit zu bestimmen hätte, was bei Dr. Who so passiert, okay, Dr. Who, ich kenne das, ich weiß, worum es da ungefähr grob geht, ja, und ich kenne das mit einem Doktor so, das ist echt cool, ja. Aber ich würde dann so erst recht, ja, das so weiß und anti-Social Justice Warrior machen wie möglich, ja. So ein richtig, weißt du, so ein richtiger Neonazi, ja. So der 14. Doktor ist Hitler, buchstäblich. Bam. So. Warum? Warum soll der 14. Doktor Hitler sein? Einfach weil er es kann. Nee, ja, der 18. Also muss Adolf Hitler sein. Historisch wurden da ja schon immer die Deutschen nur negativ dargestellt und nicht als positiv und gute Freunde und Verbündete und so. Ich bin absolut dafür, ja. Der nächste. Der 18. Auch ein Artikel, wo sie meint, the actors have the moral duty to oppose Brexit, Trump and the Tories on stage as well as off. Much in demand, actor Jodie Whittaker talks film frills and politics, saying she will not take roles that do not allow her air her politics. Ja, das sah aus wie vom Guardian. Ich habe auch diese Screenshots gesehen, aber ich habe den Artikel jetzt erstmal nicht vorrätig. Also ich weiß nicht, ob das echt war. Was sind Artikel? Ich weiß auch nicht. Also ich habe es nur als Screenshot gesehen. Also ich habe den Artikel selber auch nicht finden können. Ja, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil es klingt natürlich schon sehr, ja, aber auch so, es reicht mir auch eigentlich auch so schon alles. So ein Quark, ey. Alter, man kann wirklich mit dem Doktor, weil der wirklich so ein überdimensionales Wesen ist, ja, was Raum und Zeit schon transzendiert, ja, da hingehen und sagen, dass die Repräsentation in der Show jetzt der, keine Ahnung, 20. Doktor ist ein Glas voll mit Ameisen, ja, oder eine Gruppe an Blauwalen, ja, also jetzt nicht Feministen, sondern wirklich Blauwale, ja, die einfach da rumliegen und machen, ja. Das ist so lächerlich, Mann. Das ist so, oh, stell dich mal vor, Leute regen sich jetzt auf, dass Pennywise, ja, aus dem neuen, aus dem Remake von It, ja, da wieder ein weißer Clown ist und kein schwarzer. Ja, das muss vor allen Dingen erstmal eine Frau werden. Ja, natürlich, ja, klar. Alter. Mob gekränkter Männer terrorisiert Gaming Ladies Event. Ich finde es toll, dass die Gaming Ladies in so Anführungszeichen stecken, weil Frauen können nicht zocken. Guter Hinweis, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Für viele Männer noch immer ein Problem. Eine Frau, die ein Videogame spielt. Ein Videogame. Videogame. Oh ja, Gott. Natürlich muss man hier wieder Game droppen und man muss wieder sagen, bla bla bla, Anita Sarkeesian ist halt der Standard, das ist halt die letzte Scheiße im deutschsprachigen Journalistenraum, also muss man wirklich sagen. Aber lustig, dass die Seite der Standard heißt. Doch, die aber heißt ich bin jetzt kein Gamer, ne? Aber ist das nicht, also jetzt mal so von der Außenperspektive betrachtet, aber ist es nicht eigentlich das, was sich jeder Gamer wünscht, so eine Frau, die auch Videospiele spielt, weil man dann ja mit der was so gemeinsam hat? Nein. Nein, nein. Nehm mal eine ernsthafte Antwort jetzt. Also, ist das nicht so, dass das eigentlich, ja, also. Es ist mir scheißegal. Wenn die spielen will, soll sie spielen. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist mir scheißegal. Also, dreh mal die Frage um zu, keine Ahnung, ein Haus bauen, ja, so, wenn dein Hobby ist, ein Haus zu bauen und da ist jemand, der baut auch ein Haus, ja, wenn ihr das gemeinsam macht, das ist ja eigentlich auch so, ihr habt Regeln und da baut ihr was zusammen und da habt ihr Fortschritt, ne, so, es ist doch scheißegal, ob, weißt du, das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ja, wenn die qualifiziert dafür ist, wenn die Bock hat, das zu machen, dann soll sie machen, ja. Das geht mich nichts an, aber es hat schon seine Vorteile, wenn die Person, mit der du in der Beziehung bist, irgendwie dieselben Interessen wie du teilt. Oh mein Gott, ich weiß, total seltsames Konzept, ne. Ja, Also schon, ja, wenn die Freundin da jetzt, sagen wir mal, nicht zwangsläufig gegen Videospiele ist und du selbst das schon als toll empfinden würdest, wenn sie mit dir spielen würde, so Videospiele, ja, dann ist es toll. Aber ja, also ich meine, ja, einem ausschließlich für Frauen geplanten Event. Ja, ne, geil. Geil, Alter. Die können auch gerne von mir aus irgendwie eigene Wasserspender bekommen und eigene Sitze in Bussen. Ja, ganz hinten. Das Beste. Beste. Ja. Also, was diese Heinis angeht, ist mir durchaus recht, dass sie ihre eigene Scheiße aufbauen. Sowieso. Ja, weißt du, so lächerlich. Weißt du, so lächerlich. Ja. Auf jeden Fall diesen ganzen Dreck, den sie jetzt schreiben, ist halt Murks. Was da wirklich passiert ist, ist, irgendwelche Leute haben das halt gesehen, haben die ein bisschen getrollt. Und ja, natürlich ist es wieder alles Misogyny-Kram. Also hier halt eben von Kotaku in Action. Gaming Ladies was a small event either organized, bla bla bla bla, okay, bla. Ja, small event either organized or sponsored by King, developers of Candy Crush Saga, now part of Activision, that was going to be done in Barcelona. Apparently, the organizer, some local high-profile feminist, asked the second edition of the event to be centered around women experiences in game development, changing its focus a bit from last year's from feminism to more feminists. However, they also pushed it to be a safe space so that women's experiences wouldn't be shut down by male voices and made the event women ja, only. Das klingt auch total freundlich so, ne? Also, ja, natürlich. Ich meine, an deren Stelle würde ich mich auf jeden Fall, also würde ich mich auf jeden Fall als Opfer inszenieren, weil ich ja selber ein verdammt offener, normaler Mensch bin. Ja, ne? That sparked some jerk internet trolls at a shitposting trolling Spanish forum, much like Something Awful, but that has a reputation for over-the-top misogyny called Forocojores. Forocojores. Okay. Apparently, some people there were planning to crash the event or shitposting about it, dressing as transvestites or alleging to be trans women to defy the prohibition. Also, ich meine, wenn wir schon so gegen Prohibition als Trolling bezeichnen, ja, dann oh mein Gott. Martin Luther King war auch ein Troll, ja. So, der hat da Leute getrollt, was soll der Scheiß, ja. Ja, ich finde es schon ein bisschen lächerlich. Also so, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, weil irgendwelche Leute im Internet böse Wörter schreiben, willst du jetzt nicht dein dämliches Event machen? Also ich weiß nicht. Ich finde die TLDR schon over the top einfach. So. Ich finde die TLDRs eigentlich immer am besten, ja. Feminists be feminists, troll jerks be jerks. In the end, it will all be blamed on Gamergate. Ja. Ja, wahrscheinlich haben sie die Finanzierung nicht geschissen gekriegt und die brauchten halt eine dumme Ausrede. Ja. Man hat mit Gamergate wirklich etwas sehr Generisches, was man als Sündenbock darstellen kann und sagen kann, hier, das ist so unpersönlich, das kann man nicht als Hetze bezeichnen, ja. Ja, außerdem so hatten die ja da auch geschrieben, dass diese Firma irgendwie ihren Support da weggezogen hat. Es kann natürlich auch sein, dass die irgendwie das plötzlich nicht mehr so toll fanden, dass sie da irgendwie in Verbindung stehen mit, ja, wir machen hier nur für Frauen und so ein Kram. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Activision ist doch eigentlich sehr pro Feminismus, so, oder? Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Nicht, dass ich jetzt speziell wüsste. Naja, okay. Außerdem halt Pandering von großen Firmen, Fall, was du ja immer hast. Apropos also. Pandering, aber nicht von großen Firmen. Und auch zu vollkommenem Schmarrn hier, die super tolle USK. Verteilt hier irgendwie Ideen von Radical Bytes, das ist, dahinter versteckt sich niemand Geringeres als Jonathan McIntosh. Hat der Typ das unten auch noch selbst geliked gehabt? Ich glaube, ja, da ist er doch irgendwie der hier. Ist das ja, der da, genau, ja. Ja, genau, da. Herrlich. Ja. Ja, also. Ja, also jemand, der. Boah, Alter! Der eine internationale Witzfigur war halt über Monate, ne, mit seinem Quark, den er irgendwie redet. Und aber Leute, hier von wegen so, ja. Leute, USK Einstufung Pink. Ja, Pink für Feminismus. Geil. Ja, oh, und dass sie hier, wenn ihr nochmal wissen wollt, hier, was da so für ein Wind weht bei den Herrschaften, die hier überlegen können, ne, was mit den Spielen in Deutschland ist. sowas hier. Ist schon hart. Aha. Ja, ich bin dafür, dass das USK aufgemacht wird für Ideologien. Also das würde auch eigentlich das würde auch den Markt irgendwie erweitern, weil es dann Nischen schaffen würde von den Leuten, von denen Leute noch nichts wissen, ja. Sowas wie so ein Spiel, wo du in so einer Utopie von hier feministisch-kommunistischer, anarchistischer Regierung da Teil bist und wie es da so ist. So. Aber weißt du, ich finde hier ist wieder so ein ganz schönes Beispiel davon, wenn mir dann Leute sagen, ja, die Social Justice Warrior und die Feministinnen, die haben noch kaum Einfluss und so, was machen die denn? Hier hast du jetzt dann die USK-Freigabestelle, die ihr Signal raushaut, dass sie das einen Stern mitnehmen, dass sie Teil der Gang sind, wo du dann halt die Spiele halt bewerten kannst. Also nach welchem Alter sie verkauft werden sollen. Und dann denke ich mir immer so, ja, die haben alle keinen Einfluss, machen alle nichts. Und Nein heißt Nein kommt durch. Und da sitzen sie in der Zensurstelle. So, die haben alle keinen Einfluss, alles Zeitverschwendung. Die SJWs, die kriegen es eh nicht hin. Das sind eh alles Loser. So, ich weiß nicht. So. Ja. Das finde ich auch geil. Ne? Dass der Typ hier meint so, zum einen, die Gaming-Kultur ist Abfall, ne? Und du hast diese Selbst, wie heißt das Ding? Freiwillige Selbstkontrolle, ne? Und die verteilen, Mr. Gaming-Kultur ist Abfall. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie einen Fanbeauftragten oder so, der irgendwie sagt, so, ja, hier, ich habe das jetzt mit der DFL mal besprochen, so mit der Deutschen Fußballliga, so, wir sind da drüber hineingekommen, die Fußballkultur ist Abfall. So. Ja. Ja, ich meine, vor allem, warum beschäftigt der Typ sich dann professionell damit? Weißt du, warum investiert er da Geld rein? Ja, oder lässt von anderen Leuten da Geld zusammentreiben und investiert es da rein? Der Typ ist doch so ein Millionärskiddy irgendwie, ne? Aber auf jeden Fall, das ist so lächerlich. Also, dass sie den Typen halt überhaupt ernst nehmen und diesen Kram dann irgendwie verteilen und auch, dass er jetzt hier so schreibt, so, Angry Gamers, Conflicting Criticism with Censorship. Ja, hat ja noch keiner erzählt, was das ist, die USK oder was, du Idiot. Ja, die USK hat doch die, also ich meine, das ist, ich würde sagen, Zensur auf so einer positivistischen Richtung ausgelegt, wo du einfach nur eine Kategorisierung und Einteilung machst, ja, aber ich meine, okay, ja, natürlich, dann ab und zu, wenn du eine Kategorie nicht vertrittst oder nicht vertreten lässt in der USK, ja, dann ist es Zensur, weil dann also, verbietest du es. Die USK hat halt schon ziemlich viel Marktmacht, wenn die ein Rating raushauen, dann kann das schon viel für einen Spielehersteller bedeuten. Und wenn die dann anfangen, feministische Rhetorik zu übernehmen, ist das schon irgendwie hier unten bei den 35 Likes hier sehe ich auch wieder der drittletzte. Das ist der Herr Huberts, mit dem wir ja auch schon jede Menge Freude hatten. Mr. Hier, Kunstfreiheit ist was hat er gesagt? Kunstfreiheit ist Narzissmus. Ja. Ajo. Online Harassment 2017. Roughly 4 in 10 Americans have personally experienced online harassment and 62% consider it a major problem. Many want technology firms to do more, but they are derived on how to balance free speech and safety issues. Ja, das nochmal so zum Thema das böse Online Harassment. Und das gab es doch hier irgendwo. Das, was ich aus so vorherigen Statistiken zu diesem Bereich da mitgenommen habe, ist, dass Männer eigentlich mehr Harassment bekommen als Frauen. Genau. Aber hier gab es nämlich auch. Aber damit besser umgehen und das nicht so oft nach außen tragen, weil die einfach drüber stehen und das entweder als Witz ansehen oder ja einfach weitermachen. Ja, und hier hast du halt eben auch die Aufteilung darüber, ob die Leute das als ein schlimmes Problem ansehen. Und da gibt es halt auch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also, Online Harassment is a major problem eher für Frauen mit 70%, Männer mit 45%. Offensive Content online is too often excused, is not a big deal. Da sagen Männer 35% und Frauen 50%. Also da ist bei Frauen 50-50. Das ist Andere ist ja auch interessant, dass sie halt sagen, taken too seriously. die ja. Männer halt eben genau, genau. Das, sagen, das take into seriously. Und der nächste. Ja, das wurde den Jungs halt antrainiert, weil die sich in der Schule alle als Mutprobe Two Girls One Cup angucken mussten. Ja, Mann, Alter, danach schockt dich nichts mehr. Das nächste Ding auf jeden Anita Fall. Anita schockt mich trotzdem noch. Also wenn das wirklich helfen würde, dann wäre ich dafür, das gesetzlich zu verankern. Und das, wenn das dazu führt hier, weil das nächste Ding ist halt eben das, was ich richtig interessant fand, halt eben das, was ist wichtiger, wo dann hier halt eben die Mehrheit der Männer sagt, sich halt eben frei äußern zu dürfen und die Mehrheit der Frauen sagt, sich willkommen und sicher zu fühlen. Also ich glaube, die Leute verstehen einfach nicht. Ich glaube, die Leute verstehen einfach nicht, wie diese beiden Sachen zusammen existieren können. Also wenn du schon weißt, dass diese, also das ist eigentlich wirklich so, wie du die Prioritäten dann setzt, ja. Wenn du zuerst eher sagen würdest, dass ja, sich willkommen fühlen und einen Safe Space haben, ja, und sicher sein, das muss ja nicht unbedingt ein Safe Space sein, das ist ja die Sache, ne. Aber es wird per Design schon so werden, weil du nämlich nicht Priorität setzt auf eine freie Äußerung von sämtlichen Meinungen. Also du verschnellerst sozusagen den Prozess da. Also ich würde sagen, wenn sich die Frauen einig sind, dass sie sich willkommen fühlen müssen und sicher fühlen müssen, dann wirst du relativ schnell das dann in den Sachen auch umgesetzt sehen. Wenn die Frauen sich zusammentun, miteinander meckern, dann macht es die Gesellschaft eigentlich jedes Mal. Sicherheitsempfinden von Frauen ist ein großer Indikator innerhalb der Gesellschaft. Also ich finde es interessant, weil wenn wir jetzt ideologisch rangehen mit diesen ganzen Argumenten von aber Frauen wollen, ja, und mit Minderheiten, ja, dann ist eine Minderheit von Frauen eben die Leute, auf die man doch hören sollte, oder? Dass man auf die Minderheiten in den Frauen selbst dann hört zu verschiedenen Positionen und wenn da eben die Minderheit klar sagt, dass es ihnen wichtiger ist, freie Meinungsäußerung zu haben, dann sollten doch die großen Leute, die dann rumplärren, eher auf diese Leute hören, oder nicht? Aber aktuell sieht es ja nirgendwo danach aus, dass du weniger Zensur bekommst, sondern auf ja, aber das meine ich, also allen Ebenen. Also du hast ja Facebook, Twitter, Trust and Safety Council. Du hast ja überall den Push danach, die Öffentlichkeit zu zensieren. Also ja, aber weißt du, Mann, ich will doch eigentlich einfach nur, dass Feminismus konsistent bleibt, meine Fresse. Ich will doch einfach nur, dass wenn die aber sich in dem Fall war es doch nicht der Feminismus! Nein, Quatsch. Ich will doch einfach nur, dass wenn man eine Regel aufstellt von wir hören jetzt mal auf Minderheiten, weil Minderheiten sind Knorke und wir haben Tumor im Kopf, alle so. Ja, okay, ab geht's. Ja, aber darum geht's ja jetzt ja eigentlich nicht. Es geht ja halt um diese Harassment-Geschichte und das ist halt eben auch das Ding. Es kann ja auch beides wahr sein. Es kann ja zum einen so sein, also ich würde das auch so sehen, dass man natürlich nicht möchte, dass die Leute jetzt irgendwie aktiv belästigt werden, vor allen Dingen nicht, wenn es irgendwie in ihr normales Leben halt irgendwie reinperlt, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn es dann wieder um diese Abwägung geht, ist es mir dann halt lieber, man lässt Leute machen, dass sie sich äußern können, als dass man irgendwie mit der Gießkanne irgendwie an dieses Problem rangeht und sich sagt, so ja, ist aber so ein großes Problem, dann nehmen wir das jetzt einfach in Kauf, dass alle möglichen Leute dann hier halt falsch von betroffen sind. Und das ist aber halt vielleicht auch nur mal so als kleiner Reminder, was ja auch viele gerne mal vergessen. Freie Meinungsäußerung ist nicht das Recht, sich wie ein dummes Arschloch zu benehmen. Ne? Also ich bin halt auch der Letzte, der halt irgendwie irgendwo die freie Rede einschränken möchte, aber es ist ja nun nicht von der Hand zu weisen, dass es auch einfach Menschen gibt, die unter dem Deckmantel Meinungsfreiheit einfach glauben, dass sie sich wie die Axt im Walde benehmen können. Ja, aber das ja, aber ist dafür doch der das, Kernpunkt halt, von Freiheit. Moment. Dafür habe ich das halt schon zu oft gehört von irgendwelchen Leuten, die halt eben meinen so, ja, hier die Männerrechtler oder die GEMA-Gater oder diesen Kram, dass ich also diesen Spruch von wegen die Arschlöcher und so weiter und so fort auch nicht unterstützen kann. Also da möchte ich schon sehen, genau was da jetzt irgendwie passiert ist oder so. Und naja, aber es geht einfach darum, wenn irgendwelche Leute in irgendwelche Chats kommen und da halt einfach nur dumm rumpöbeln und halt einfach wirklich das keinen anderen Sinn und Zweck hat, außer dass man halt irgendwo möglichst sich asozial benimmt, dann muss man auch als jemand, der für die freie Rede einsteht, in dem Moment auch mal sagen, das geht jetzt so nicht, weil sonst schadest du dir selber. Moment. Das ist ein fundamentaler Denkfehler bei dir, okay? es, wenn wir von Freiheit reden, ja, dann ist da Kontrolle natürlich schon irgendwo mit dabei, ja. Aber Freiheit bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Form von Kontrolle, die du vorschlägst, die ist, die am effektivsten ist, okay? Und außerdem nicht die einzige, denn die Möglichkeit, Leute zu kontrollieren, die immer existiert, ja, ist, dass man selbst seine eigenen Handlungen einstellt und zum Beispiel nicht jetzt hingeht und sagt, weißt du was, sag dir, du darfst das nicht machen. Denn wenn du schon sagen darfst, jemand darf etwas nicht machen und das zählt zur Meinungsfreiheit, dann zählt auch inhärent das, wozu du sagst, du darfst das nicht machen, auch zur Meinungsfreiheit. Du kannst nicht Nicht-Meinungsfreiheit mit Meinungsfreiheit zusammenwerfen. Das heißt, entweder ist deine Kritik Nicht-Meinungsfreiheit, ja, und zählt nicht dazu, weil sie sich nicht auf Meinungsfreiheit beziehen würde, oder sie gehört zur Meinungsfreiheit, aber dafür muss dann auch das, was du kritisierst, auch zur Meinungsfreiheit gehören. Naja, guck mal, nein, ich glaube, du verstehst mich einfach nicht. Der springende Punkt ist, wenn Leute irgendwo hinkommen, ich habe das zum Beispiel am Freitag war ich im Patreon-Livestream von Sally. Mhm. Und da kamen Leute rein, die haben die ganze Zeit Musik heil geschrien. Ja. So, und dann bin ich der Meinung, das muss man abstellen. Weil das ist halt so, es geht einfach nur darum, dass Leute gestört werden. Es sollen einfach nur Leute dadurch gestört werden. Und dann sind das die gleichen Menschen, ja, die sich am Ende dann hinstellen und sagen, aber Free Speech. So, damit schneidest du deine eigene Sache ins Bein. Nee, also wenn du jetzt wirklich damit mit deiner Aussage meinst, dass wenn da Leute die ganze Zeit nur nerven und sich heil schreiben und nichts wirklich beitragen und einfach nur stören, das rauszufiltern ist okay. Ja, denn das zählt schon auch mit zu Meinungsfreiheit in dem Sinne, weil das ja eigentlich nicht von größerer Information ist, ja. Aber wenn ja, man kann die Leute ja auch blocken, aber darum geht es ja auch bei diesen Geschichten hier nicht. Also wir reden ja dann im Endeffekt wieder, da läuft es ja darauf hinaus, dass es irgendwie heißt, so ja, dieses Riesenproblem und guck mal, alle sagen, das ist so ein großes Problem und dann stellt man sich halt dann irgendwie vor die Politik hin und sagt dann so, ja, hier, was macht ihr denn jetzt? Ja, also fundamental gesehen ist es so, dass Sprache Interpretation bedarf, okay? Egal was, egal welche Informationen, ja, bedarf Interpretation. Ja, was willst du denn interpretieren, wenn jemand bei Susie Grime auf die Seite geht und schreibt, du behinderte Feministenfotze? Also ich finde, da ist so der Interpretationsrahmen ist da relativ klein. Das ist einfach eine Sache, das hat dann nichts mit Free Speech zu tun, sondern einfach damit, ob man ein gewisses Maß an zivilisatorischem Verhalten irgendwie anbringen kann. Und weißt du, wenn du solche Leute permanent dann irgendwie auch noch mit in Schutz nimmst oder sagst, nee, das ist auch noch Free Speech. Wenn er das sagen will, dann ist das so. Dann schadest Moment. Du halt einfach dem echten Free Speech-Gedanken. Moment. Also ja, erstmal, also ich würde die Leute, die grob beleidigend sind, auch in Schutz nehmen wollen. Also kommt drauf an, wem gegenüber. Ne? Also wenn die jetzt bei mir ankommen und maulen und sagen, ja, mein Kommentar wurde nicht freigeschaltet, was Susie Grime oder so, dann würde ich sagen, ja, dann heul mal schön. Aber wenn das jetzt irgendwie heißt, so ja, mir hat ja einer die Tür jetzt eingetreten und hier irgendwie meine Wohnung durchsucht, weil ich irgendwie Susie Grime geschrieben habe, sie ist eine blöde Feministenfotze. Das ist halt der Unterschied dann halt eben. Also das ist ja richtig, es geht ja nicht darum, dass du den Leuten dann gleich die Tür eintreten sollst, aber es geht schon darum, dass man da halt auch mal dann Stellung beziehen kann. Und dass es auch nicht schlecht ist, dann einfach mal zu sagen, nee, das hat damit nichts zu tun. Wenn du sagen kannst, dass etwas. Naja, nicht es hat da eigentlich schon was mit zu tun, aber es ist halt eben an der Stelle, ja, du hast kein Recht darauf, dass die Leute dich dann da ausreden lassen, wenn du halt eben dich hinstellst und rumpöbelst. Ja. Ich finde, dass auch Pöbeleien in der Meinungsfreiheit enthalten sind. Ich finde, dass es ein Recht auf Beleidigung geben sollte, dass du Menschen sagen kannst, dass du ihn nicht magst und zwar auch auf primitive Art und Weise. Ja, ich finde nicht, dass jede Form von Kritik gut durchdacht sein muss, weil es zum Teil auch Menschen gibt, die einfach das nicht geschissen bekommen, Kritik gut zu durchdenken und dann einfach mit einem negativen Kommentar ihre Meinungsfreiheit Ausdruck verleihen. Aber das du willst doch nicht zivilisiert sagen... Ist. Klar, aber Menschen sind per se nicht zivilisierend. Aber du merkst doch bitte, ob jemand gerade einfach nicht in der Lage ist, sich besser auszudrücken oder ob der Mensch halt einfach, ob der halt einfach nur aggressiv ist und rummaulen möchte. Ja, also naja, das waren ja schon zwei Beispiele eigentlich, wo es halt auseinandergeht. Also wenn jemand irgendwo Sieg heil oder sowas schreibt, dann würde ich jetzt auch sagen, das ist ein Trollversuch. Aber wenn jetzt irgendwie jemand schreibt, du blöde Feministenfotze oder so, weiß ich jetzt nicht, ob das einfach nur... der Rage halt eben gerade mal ist oder ob das jetzt versucht ist, irgendwie die Leute aufzustacheln oder so, es kann halt alles sein. Ne? So. Und das meine ich halt. Ich sag ja nicht, dass es verboten werden soll. Ne? Ja. Ich sag aber einfach nur, dass man sich dann auch mal hinstellen kann, auch als jemand, der Free Speech verteidigt und dann sagen kann, dass es einfach asoziales Benehmen, Leute, es muss doch nicht sein. Ja, asoziales Benehmen meinetwegen, aber du hast ja auch gesagt, das wäre keine Meinung dann irgendwie, aber das ist meines Erachtens das ist schon ja, eine genau Meinung, dass Lizzie Grind dumme Feministenfotze ist. Es mag jetzt nicht gerade, also es kann komplett falsch sein, es ist auf jeden Fall nicht besonders gut, also es ist auf jeden Fall nicht konstruktiv. Und es ist auch beleidigend, aber es ist meistens noch trotzdem eine Meinung. Also wenn du wirklich mal jetzt mal, ohne jetzt irgendwie Kaffeesatz zu lesen, hier die ganze Zeit unsere eigenen Meinungen dazu zu sagen und Horn an Horn zu gehen, ne, lies dir durch, was das Bundesverfassungsgericht zu Meinungsfreiheit sagt, okay? Lies dir durch, was die dazu sagen. Die haben nämlich schon Fälle gehabt, die sehr grenzwertig sind. Glaubst du einfach, dass so ein Benehmen sinnvoll ist? Guck mal, wir befinden uns gerade in einer Situation, wo die Meinungsfreiheit aktiv eingeschränkt wird durch verschiedene Gesetze. Und solchen Benehmen liefert den Menschen immer nur Munition. Ja, aber das würden die trotzdem machen. Das würden die trotzdem machen. Das ist genauso wie mit dieser Dr. Who-Geschichte. Da kannst du auch über die ganze Zeit irgendwie 15 verschiedene Schwarze da irgendwie dabei haben. Das ist vollkommen egal, wenn denen irgendwie einfällt, dass das jetzt irgendwie an der richtigen Position noch nicht so gewesen ist, dann ist das halt so. Noch ein weiteres Ding ist, dass sobald du Kontrolle haben willst, ja, musst du selbst... Ich rede nicht von Kontrolle und ich rede auch nicht davon, dass man dagegen Gesetze erlassen muss. Okay, ich rede davon, dass man auch als jemand, der sich in diesem Diskurs bewegt, auch ein bisschen Verantwortung dafür trägt, dass wenn ich merke, dass aus der Community, in der ich mich bewege, wird halt massiv, sich halt einfach primitiv und kontraproduktiv benommen, dass es dann auch drin sein muss, dass man dann halt mal sagt, Leute, überlegt doch mal, was ihr da gerade macht und ob das für die Ziele, die wir verfolgen, ob das wirklich so das Richtige ist. Und auch da weise ich dich weiter an das Bundesverfassungsgericht, was dazu nämlich ganz klar sagt, dass das Deutsche... OPEX, das bringt jetzt nichts. Nee, aber Moment, was ich meine ist, dass das Deutsche... das hat doch aber nichts jetzt damit zu tun, ob irgendwie die Leute darauf hingewiesen werden, dass sie Blödsinn machen oder so. Nein, das meine ich nicht. Nein, ich meine damit... Ja, darum geht es aber gerade. Aber deswegen möchte ich das Thema jetzt erstmal beenden und dann mal weitermachen mit diesem Artikel von der Neuen Zürcher. Die geht ja auch noch so ein bisschen um hier dieses Ganze, das passt ja auch in diesen Komplex auf jeden Fall mit rein. Das ist hier die Heuchlerei der Weinerlichen. Und da war auf jeden Fall in politischer Korrektheit und so... also zum einen wird hier auch die These vertreten, die ich ja nicht so ganz nachvollziehen kann, dass das quasi so zwei so das gleiche Ding ist irgendwie, dass man halt mit dieser politischen Korrektheit halt irgendwie auch häufiger immer behauptet wird, auch irgendwie dafür sorgen kann, dass die Leute quasi die Redefreiheit irgendwie gestärkt wird, was jetzt so meiner Erfahrung auf jeden Fall nicht entspricht. Aber diese Analyse hier, die kann ich auf jeden Fall wieder ganz gut nachvollziehen. Also wer vorgibt, sich verletzt zu fühlen oder noch schlimmer, wer sich tatsächlich dadurch verletzt fühlt, will nicht streiten, sondern sein Gegenüber mundtot machen. Schließlich geht es ja um die eigene Unversehrtheit. Wer Kopfschmerzen hat, nimmt ein Schmerzmittel und beginnt gewiss nicht mit der Entzündung zu diskutieren. Er argumentiert nicht, sondern erklärt sich für krank und will den Krankheitserreger unschädlich machen. Und das ist auf jeden Fall halt ein Problem, was wir bei vielen Debatten, nicht bei allen Debatten, aber auf jeden Fall bei vielen Debatten gerade von diesen Profi-Politkorrekten halt eben haben. Und beschreibt er hier gerade das Verhalten oder ist das so eine eigene Aussage jetzt von ihm? Also die Frage von mir ist so gestellt. Was ich meine ist, also ist das jetzt zu kritisieren oder ist das nicht zu kritisieren? So, ja, das führt ja auch halt wieder so ein bisschen vor. Das ist eine Analyse, denke ich mal. Also das führt ja halt eben ganz gut vor, dass halt eben diese Leute gar nicht an dem Problem arbeiten. Ne? Also so wie er jetzt sagt, wer Kopfschmerzen hat, der kümmert sich halt darum, dass er keine Kopfschmerzen mehr hat. Und der sagt ja dann nicht irgendwie so, wir starten jetzt eine Debatte oder so. Aber das ist irgendwie auch ein falsches Beispiel, deswegen war ich mir auch nicht sicher, ja. Weil nämlich die Ideen, die du hast, wenn du dich da mit Leuten streitest, ja, sind nicht ein Teil von dir. Deswegen ist das mundtot zu machen eben ja, das, was aber, eben nicht passt. Aber bei den Leuten ist es ja ein Teil dann irgendwie mit ihrer Identität und dieses ganze Gewurschtel. Ja, genau, ja. Ja. Ja, also den ganzen Artikel ist ein bisschen länger, kriegt er natürlich dann wieder in der Beschreibung. Und das war, glaube ich, mal der Lobo hier. Dislike, Delete. Ah, das hatte ich eingebracht. Ja. Also wir haben heute in der Kategorie Lobo Knows Best, haben wir Sascha Lobo, der im Jahre 2017 die erstaunliche Erkenntnis gewonnen hat, dass eine Sache, die uns die sozialen Medien gebracht haben, ist, dass die einfachen Menschen mit denen da oben in Anführungsstrichen halt in direkte Kommunikation treten können. Und als Beispiel nutzt er dafür am Ende des Artikels, dass eine Gruppe Autisten Stellung bezogen hat gegen eine Behandlungsmethode, die ihrer Meinung nach, so ein bisschen, da steht jetzt umstrittene Therapieform für Autismus, na, dass da in den 60er und 70er Jahren wurde dabei sogar mit Elektroschocks und Schlägen gearbeitet und dass dagegen halt dann einfach mal ein bisschen stunk gemacht wurden. Und er sagt, das ist halt gut, aber man kennt ja seine Pappenheimer und Sascha Lobo wäre ja nicht Sascha Lobo, wenn er dann noch mit irgendwelchen krummen Gedanken um die Ecke kommt. Denn Sascha Lobo unterscheidet da natürlich ganz stark zwischen den richtigen und den falschen Shitstorms. Und dazu führt er als Beispiel an seinen Artikel aus der Vorwoche, wo er darüber gesprochen hat, wie böse doch der Shitstorm über die G20-Krawalle waren. Und wenn man das aus so einem kleinen Nenner runterbricht, dann ist das eigentlich so ein klassischer Artikel aus der Kategorie hier die Guten, da die Bösen. Und wenn der Shitstorm die Richtigen trifft aus seiner Sicht, dann sind das gute Shitstorms und dann führen die dazu, dass halt die Gesellschaft besser wird. Man kann ja auch mal vielleicht an den Anfang des Artikels scrollen, wo er dann in relativ hochlobenden Tönen sagt, dass man quasi hier live dabei sein kann, wie die Gesellschaft einen Prozess der Weltverbesserung erlebt. Aber wenn es die Falschen trifft, dann sind solche Shitstorms natürlich ganz böse und Das, ich glaube, das Narrativ ist bekannt. Das klingt auch so ein bisschen nach, also fast Wort für Wort, so wie Anne Witzorek irgendwie bei der EU damals geredet hat. Die war ja mal irgendwie bei der EU eingeladen und durfte da über Social Change bei Social Media irgendwie referieren. Und da hatte sie ja dann auch irgendwie, einen kompletten Mitschnitt davon gab es nicht, aber die These war wohl irgendwie, dass das ja so vorteilhaft ist, dass das irgendwie die Leute da irgendwelche Kampagnen fahren können gegen so böse sexistische Unternehmen und sowas wie in der sexistischen Werbung und so, die wir heute schon hatten. Und ja, irgendwie 2 Jahre später hat sie ja dann bei der Republika einen anderen Ton aufgelegt, da war es ja dann von wegen so, ja, hier Gamergate und so und deswegen don't feed the troll, kann man nicht sagen und tralala blablub. Und das ist halt eben auch wieder so dieses Ding, so, ne, weil in unseren Händen ist das alles Gold, so, ne, da können wir endlich das machen, was wir machen wollen und hier unsere Kämpfe kämpfen. Aber wehe, irgendwer kämpft irgendwelche Kämpfe gegen uns, so, dann ist das alles Horror und ja. Und dann was mich halt am härtesten getriggert hat, ist einfach, dass er halt wirklich sich ein Beispiel rausgesucht hat, wo es ja wirklich klasse war, dass es da per Internet dieser öffentliche Druck erzeugt werden konnte, aber halt das zwischen dem, was er sagt und zwischen dem, was er dahinter meint, also wenn man halt zwischen den Zeilen liest, dass da halt eine relativ große Differenz drin ist, ne? Ja. Und dass halt wirklich die bei der Wahl der Mittel ist nicht die Redlichkeit des Mittels an sich entscheidend, sondern auf wen wende ich es an, ne? Und wenn es halt die Bösen trifft, dann ist ein Shitstorm und wenn man da halt die Leute wie eine Sau durchs Dorf treibt im Internet, dann ist es halt gut und in Ordnung. Ja, und wenn es halt die Bösen trifft, dann ist es halt Harassment und böse. Ja, ich überlege gerade, wo hatte ich denn das hier? War das dieses hier? Nee. Ich hatte doch irgendwo noch... Ach Mann. Ja, ich dachte, ich... Hatte ich denn das hier nicht mit reingetan? Weil ich suche mal kurz was raus. Weil es gab nämlich bei dem gleichen Ding... noch so eine Sache, diese Woche ist so eine neue Dokumentation erschienen beim ZDF. Ah, ja. Ah ja, genau. Dann sortiere ich die hier nochmal rein. Im Netz der Lügen, Falschmeldung im Internet war das hier. Und ja, also das war halt auch wieder so ein Ding von wegen so, ja, alle sind irgendwie beeinflusst und auf der anderen Seite denken halt auch alle irgendwie, dass die anderen nur irgendwie beeinflusst sind und sie selber nicht und tralala und so ein Kram. Aber dann haben sie es irgendwie so hingedreht, das ja irgendwie schon, wie war es, irgend so ein Spruch von wegen, ja, es ist ja schon entscheidend, welche Sachen man sich überhaupt aussucht, so welche Quellen für die Informationen. Das war irgendwie so eine ganz komische Sache, die sie da irgendwie erzählt haben. Und dann haben sie es irgendwie so hingedreht, als würden die Leute ja alle nicht rauskommen aus ihrer Blase und ja irgendwie auch nichts anderes irgendwie hören wollen und so ein Zeug, weil man das ja als Mensch irgendwie so macht. Hatten auch den Sebastian Bartoszek, den Psychologen, da quasi, der hat ja immer so die psychologischen Stichwörter da irgendwie geliefert. Aber es war auf jeden Fall ja ziemlich auch an der Stelle halt wieder so diese ganze Schlussfolgerung, wo man sich auch mal sagen kann, ja, stimmt doch auf euch, trifft das doch auch wieder alles zu. Also wo ist denn jetzt hier irgendwie der Unterschied oder so? Ne? Aber ich vielleicht einfach nochmal was sie jetzt zum Schluss irgendwie sagen, dass wir das nochmal kurz abspielen. Quasi so die ganze. Ah ja, genau, das war der Kram hier. So. Überraschende Zitate. Oder passiert all das vielleicht schon heute? Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Jedenfalls kann schon jetzt jeder mit seinem Smartphone in Minuten Filmschnipsel fälschen, wofür vor einigen Jahren noch speziell. Glaubwürdig erklären. Was die Medien erzählen, ist ansonsten ziemlich egal, denn sobald sie über ein Thema berichten, das uns interessiert, werden wir diese Berichte sowieso für unfair halten. Andererseits glauben wir jeden Quatsch, sobald wir ihn nur oft genug von verschiedenen Seiten hören. Und wenn uns jemand darauf hinweist, dass das Quatsch ist, kann es gut sein, dass wir den Quatsch dann noch mehr glauben. Wir alle sind außerdem nicht nur Inhaber der mittigsten Mainstream-Mehrheitsmeinung überhaupt, sondern wir sind auch noch unfassbar umfassend informiert zu praktisch jedem Thema, denn wir scrollen im Internet durch Nachrichtenüberschriften. Zugespitzt ausgedrückt, was also tun? Ich führe Gespräche mit Leuten, die absehbar anderer Meinung sind als ich, offline. Ja, das ist auch schon mal so ein Ding, dass die Leupolter drin gehabt haben in diesem ganzen Beitrag. Das ist ja die ehemalige, die erste Chefin von BuzzFeed Deutschland, die das quasi mit hochgezogen hat und die ja dann irgendwie in die Tagesschau Social Media Team oder so gewechselt war, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das war ja auch eine von denen, die hinterm Sascha Pallenberg hergerannt sind. Ne? Bei dieser ganzen Fappy-Gate-Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch eine von denen war, die Geld bezahlen durften, aber sie war auf jeden Fall da mit dabei. Irgendwie bei der Gruppe. Und ja, ne, aber jetzt von wegen so, ja, ich bin einer von den Guten, so, ich befasse mich mit den Sachen. Und das eben, was er halt aufgezählt hat, das waren halt diese Phänomene, die sie da irgendwie in dieser Dokumentation so peu à peu irgendwie angeblich festgestellt haben, mit irgendwelchen Studien belegt. Dass halt eben die Leute alle meinen, sie hätten eine Mittemeinung und alle anderen wären extrem oder so, wo ich mir nicht vorstelle, dass du, wenn du irgendwen von diesen Antifa-Leuten da alleine bei G20-Gipfel auf die Schulter getippt hättest und den gefragt hättest, bist du eigentlich die Mitte der Gesellschaft? Ja, der garantiert nicht gesagt, ja. Oder diese ganzen Leute hier, Radical Bytes, die sich alle als Revolutionäre bezeichnen und so ein Scheiß. Die halten sich doch nicht für die Mitte der Gesellschaft, hallo? Aber da. Außerdem ist, finde ich, auch der Standard zu niedrig gesetzt, wenn es um Diskussionen geht. Also um Falschmeldungen im Internet sollte die Grenze viel höher sein, als ich rede so beabsichtigt mit Leuten anderer Meinung. Das ist toll, dass du es machst. Das sollte aber schon von dir erwartet sein. Erstens, wenn das Ja. schon irgendwie Teil deines Berufs ist. Ja, Ja. im Prinzip schon, ja. So, ich meine, Aber die das ist wollen echt immer einen Keks kindisch. dafür, das weißt du doch. Die wollen Das, immer einen das, Keks dafür. Das Wichtige ist halt also eigentlich nicht, dass du andere Meinungen hörst und sie besprichst, sondern dass du diese Rettungsleine, die viele Leute immer in Gesprächen haben, weißt du, dieses Ding von, ich bin in deinem Kopf, in dem Thema, was wir gerade besprechen, auf deiner Seite, aber werde mich wieder zu mir zurückverziehen. Ja? Das sollte eben so nicht sein. Das sollte kein, weißt du, so zu jemandem in den Kopf reinschauen und dann, weißt du, hinter Glas stehen, ja, sondern du sollst genau diese Position haben und dich zurückargumentieren und damit auch die Fehler in der Position aufzeigen. Nicht im Sinne von, weißt du was, ich hab's ja versucht, ich habe mit ihm ja geredet, was willst du von mir? Ja, so. Ja, es wird Nee. ja dann nur eine moralische Debatte halt geführt. Darauf läuft es halt Ja, im ich Endeffekt weiß. wieder hinaus. Ich weiß, Wir ich sind die weiß. Aber ich Guten, ihr sage seid die halt, wie man es Bösen. richtig macht, weißt Ja. Ja. Um mich selber im Loop zu halten, um mich dem zu stellen, um auch meine Argumentationen zu schärfen, um mitzubekommen, wie andere Leute ticken. Und ich ducke mich da nicht raus. Und ich glaube, wenn wir uns jeden Tag die Aufgabe stellen, mit einer Person zu sprechen, von der wir vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie tickt, da rausgehen können, ohne dass irgendwer das Gesicht verloren hat, dann ist viel gewonnen. Ein Stück weit stecken wir wahrscheinlich alle in der Filterblase. Das ist der Kommunikationswissenschaftler, der ist auch unglaublich schlau. Der hat halt Kommunikationswissenschaften studiert. Die Filterblase hat eine tolle Brille. Entsteht in unserem Kopf. Es ist nicht so, dass das böse Internet uns nur mit Informationen versorgt, von uns aus, die wir für richtig halten, sondern es ist so, dass wir uns in einem Informationsumfeld einnisten, das unsere Informationen oder unsere Weltsicht bestätigt. Trotzdem sind wir ja nicht determiniert durch diese psychologischen Effekte. Also wir haben freien Willen. Gerade wenn wir uns diesen Effekten bewusst sind, können wir sagen, nein, ich setze mich ganz bewusst mit anderen Informationen auseinander. Und so kann man natürlich auch der Filterbubble entfliehen. Ja, ich würde ja gerne mehr von den Feministen hören, aber die haben mich alle geblockt. Das Ding ist, also die reden hier von ziemlich richtigen Sachen. Ich würde ihm so zustimmen, ja. Das Problem, was sie aber hierbei nicht besprechen, ist, wie Leute, die schon auf einer gewissen Seite sind, da wieder rauskommen können. Also wovon sie vor allen Dingen ausgehen, ist halt eben, dass das die anderen sind. So, ne? Die anderen gucken halt kein ZDF und deswegen wissen ja halt gar nicht, was abgeht. Aber die haben sich irgendwann mit einem unterhalten, der keine Ahnung, was für eine Ansicht hat. Das sagen sie ja auch nicht. Ja, okay, das schwingt auf jeden Fall mit, klar. Das Problem aber von so einem Links- oder Rechtsradikalen oder sonst wo Radikalen, ja, ist nicht, dass die Person nicht mit anderen Leuten redet. Ja. Es ist, dass sie ihre eigene Position unfähig oder unwillig ist, daran anzupassen. Weißt du, und da mal, weißt du, anstatt dass die mal nur im Gespräch eine andere Position annimmt, das mal für ein paar, weißt du, Tage mit sich rumtragen. Ja, und da wirklich mal aktiv schauen, so, wie wäre es, wenn ich mein Leben einfach umkrempel, ja, man muss sich anpassen, sich anzupassen, genau. Das ist so das. Red nicht mit Nazis, werd ein Nazi. Ja, weißt du, infiltrier's, schau, wie dir gefällt, ja, vielleicht erfährst du ja was draus, weißt du. Obix bringt die besten Tipps. Ja, nicht den Marxisten, sondern versuch mal selber für den Kommunismus. Das ist wie dieses Broke und Woke-Meme, weißt du, so Broke so Kinderschänder vergewaltigen, ja, und dann so Woke selbst zum Kinderschänder werden. So. Propaganda, Bosheit und Verbohrtheit, das ist alles nichts Neues, sondern tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Das Netz macht diese unangenehmen Eigenschaften des Homo sapiens plötzlich für alle sichtbar und heizt sie dadurch noch an. Also, lebe ich in einer Blase? Leben Sie in einer Blase? Höchstwahrscheinlich schon. So ist das menschliche Hirn nun mal gebaut. Aber wie dicht diese Filter halten, wie stark sie Fakten und Ideen herausfiltern und wie viel Realität sie durchlassen, das ist nicht einprogrammiert. Das entscheiden wir, jeder für sich. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass du dann bei ZDFs stehst und da sagst so, ihr müsst aufpassen vor der Blase, weißt du, bist so ein ZDF-Zuschauer, guckst es dir so an, denkt sich so, ja, ich muss jetzt mal Russia Today gucken, sonst komme ich aus meiner Blase nicht raus. Ja, ich schaue nur ZDF, ich muss jetzt mal damit aufhören. Ich schaue jetzt noch KenFM, Russia Today und ich gehe auf Poll. Ja, die haben sie da auch mit drin gehabt. Was ich vor allen Dingen auch ziemlich ätzend fand, war, dass sie hier bei so Einblendungen, bei der einen, da war noch irgendwie Tichys Einblick mit dabei. Das haben sie aber überhaupt nichts zu gesagt. Also, die haben von irgendwelchen anderen Sachen haben sie geredet, ne, die sie da auch eingeblendet haben. KenFM war da auch irgendwie mit bei. Aber den Tichy, den hatten sie da einfach nur so quasi mit eingeblendet, ohne dazu irgendwas zu sagen. So nach dem Motto, der gehört auch dazu oder so. Und da war auch noch so ein Spruch, irgendwas mit öffentlich-rechtlichen Medien dann und so, wo ich mir auch gedacht habe, na, der Tichy, der hockt auch andauernd bei Phoenix oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der da jetzt ein Outsider wäre oder irgendwas. Oder so das Schmuddelkind. Das konnte ich halt auf jeden Fall überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie den da jetzt irgendwie mit reingebaut haben. Oder ja, hier Infowars, ja. Alex Jones ist im Streit mit seiner Ehefrau, die lassen sich scheiden und um das Recht für die Kinder zu bekommen, tut jetzt die Ehefrau seine Verschwörungstheorien vor Gericht vortragen. Ja, und er hat sich ja verteidigt mit den Worten, er wäre nur ein Performer oder sein Anwalt hat es zumindest irgendwie gemeint. Ja, politischer Clown, meinte er. Also, dass das alles nur Clownerei ist. Joke on you, I was only pretending. Ja. Stadtrat erstattet Strafanzeige gegen Kraftklub-Sänger. Wo wir wieder bei dem Thema wären, dass man sich wegen jedem Scheiß anklagt und anzeigt und dass man nicht einfach so eine gewisse, ich weiß nicht, Coolness an den Tag legt und sagt, ey, Alter, ja, der hat jetzt auf dem Konzert böse Wörter verwendet, aber davon geht jetzt die Welt nicht unter. Also, ja, Vollidioten, ja. Flickfinger, dafür wird er jetzt angeklagt. Wow. Ja. Und der hat anscheinend seine Bemerkung war zu einer Bürgerbewegung im Chemnitz und da haben jetzt zwei halt dann geklagt, weil sie das nicht gerne haben würden, dass man es so behandelt. Ich finde, Kraftklub kann man grundsätzlich auch erstmal für die Musik, die sie machen, verklagen. Macht man auch nichts verkehrt. Das sehe ich auch ähnlich, ja. Naja. Ja, auf jeden Fall, wie war es hier? Auf jeden Fall diese Bewegung, genau. Aber war da nicht auch noch dieser Stadtrat? Von welcher Partei war der denn nochmal? Pro Chemnitz war das doch. Ach, so heißt die Partei auch, ja. Ja, es ist eine Bürgerbewegung, die irgendwie in der Stadt aktiv ist. Und eine rechtspopulistische Bürgerbewegung. Ja, das ist halt eben so das Ding, ne, was wir auch immer meinen, weil ja auch immer die Leute so von wegen, ja, hier, wenn wir uns irgendwie dran stören, an der Dünnhäutigkeit und an diesem Kram von irgendwelchen SJWs, wir dann so sagen, dass es ja auch nicht besser wäre, wenn das andere politische Extrem dann irgendwie unterwegs ist und die Leute uns dann immer fragen, ja, wie, nee, wieso denn? Ja, an solchen Sachen, da sieht man das dann mal wieder, ne? Also, das ist halt genau so ein Kram, irgendwie von wegen, ja, der hat mich beleidigt, jetzt gehe ich flennen irgendwie. Dass das keine Diskussion ist, die da irgendwie geführt wurde mit Fickfinger oder was das da war und so, Vollidiot, ist auch richtig. Aber ja, also wenn ich der Typ wäre, dann würde ich mir auch sagen, so, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann stehe ich nicht zur Verfügung, weil ihr irgendwelche Säcke seid, die mich hier nur beleidigen. Aber ist das jetzt ein Fall für die deutsche Justiz? Ne? Das ist halt eben wieder das Ding. Ja. Und da sind die halt auch dann wieder groß im Heulen. Ne, also das ist hier keine Frage von Verleumdung oder so, es geht nur um Beleidigung und deswegen ist es halt überzogen. Ja, das Ding hier habe ich mal nur so als Schmunzelfaktor mit reingetan, weil es ja immer häufig um bevorzugte Pronomen und sowas geht. Hier gibt es von dieser Seite hier, Protokoll Inland der Bundesregierung, gibt es ja halt so einen Guide, wie man die Würdenträger von irgendwelchen anderen Ländern anzusprechen hat. Den könnt ihr euch hier runterladen und durchlesen. Ich muss gar nicht im Detail durchgehen, aber das ist auf jeden Fall hier so. Ne? Und so Tumblr-Leute, die Snowflakes, die sehen sich da wahrscheinlich auch so als Botschafter irgendwie von ihrem Heimatstern oder so. Heimat-Gender-Stern. Ja, diese Sache wollte ich auch mal kurz ansprechen. Das ist zwar so ein internationales Ding, aber fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Der Jake Tapper, das ist einer von CNN. Und die Linda Sarsour, kennt ihr vielleicht noch, das ist die Organisatorin von den Women's Marches. Und hatten wir die nicht auch letzte Woche in einem Video? Ich glaube ja, ne? Letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr. Aber wenn du meinst letzte Woche, du warst ja letzte Woche dabei, dann wirst du wahrscheinlich recht haben. Auf jeden Fall, ja, das ist halt diese einer mit Organisatoren von der Women's March, die halt auch ziemlich viel schon so islamistische Sachen irgendwie gelabert hat. Und die hat sich jetzt hier halt mit dem Jake Tapper angelegt bei Twitter und von wegen so, was ist denn hier hässlich irgendwie an meinen Aussagen? Etwa, dass ich mich nicht dafür entschuldige, Moslem zu sein oder pro-palästinisch oder pro-Immigranten oder pro-Gerechtigkeit. So. Und er schreibt dann hier ja zum Beispiel deine Kommentare über Ayaan Hirsi Ali, ne, dass sie halt eben gemeint hat, so, ich will ihre Vagina wegnehmen und sowas, wo sie ja mittlerweile die Tweets gelöscht hat und behauptet, das wäre alles nur Alt-Right-Kampagne gegen sie. Aber da haben die Leute natürlich auch mit diesen furchtbaren rechten Tools hier, Archive, IS und so, natürlich schon die ganzen Tweets alle wieder rausgefischt und archiviert. Also das hat sie auf jeden Fall geschrieben. Ja, das ist halt so ein bisschen Bitchfight jetzt da in der Gruppe, weil also diese ganzen Women's Marches und so, habe ich auf jeden Fall nicht verstanden, dass man die in irgendeiner Art und Weise gutheißen konnte, nachdem, was da so für Redner waren und so. Und wie wild die da irgendwie abgegangen sind. Also auf jeden Fall nicht irgendwie mit der Bürgerrechtsbewegung oder so auf eine Stufe stellen. Weil da doch schon ziemlich viele Leute dabei sind, die politisch jetzt nicht gerade, also auf jeden Fall keine liberalen Dinge da irgendwie vertreten. Aber da hören die Leute nur Frauen und dann geht das schon. Das ist auch nochmal so aus der Kategorie Schmunzelmeldungen. Diesen Bischof hier wollten sie nicht auf so ein Volksfest lassen, weil der Ordner gemeint hat, dass dieses Kostüm, was er anhat, nicht in die Zeit irgendwie passt. Also das war wohl so ein, also da gab es irgendwelche Darbietungen im Kostüm, so eine Nachstellung war das irgendwie. Und ja, die Leute, die halt eben da angeheuert waren, um dieses historische Ereignis nachzustellen, die ja, das war halt von denen nicht lizenziert, dieses Kostüm quasi. Und deswegen hieß es dann irgendwie so, von wegen, das wäre ein Fantasiekostüm. Und deswegen durfte das ist der gut nicht hören. Völlig aus der Luft gegriffen. Ja, genau. Ja, das war auch nur kurz ansprechen. Das ist auch immer so Sachen, die man häufig ja nicht so mitkriegt, weil es so Lokalmeldungen irgendwie sind. Also Kommunalpolitik ist ja nicht bei vielen Leuten auf dem Radar, bei mir auch nicht so richtig. Und gerade nicht die in Toronto. Nee, die auch nicht, aber das ist halt ein ziemlich krasses Beispiel irgendwie, ne? Und auch vor allen Dingen, wenn man so über Geldverschwendung redet, irgendwie was alles irgendwie was kostet. Das haben wir auch häufiger mal hier mit irgendwelchen Sozialsachen meistens, aber sowas gibt es halt eben auch. Da macht einer hier irgendwie, gibt ein Angebot ab für 65.000 Dollar. Und also kanadische Dollar sind das dann wahrscheinlich, denke ich mal. Und ja, baut halt dieses Ding für 550 Dollar. Also es ist das Bild ist jetzt nicht drin wegen Archiv wahrscheinlich, aber ja, wie das schon steht, in einem Park halt so ein paar Treppen aus Holz irgendwie, die der Typ da gebaut hat. Ja, kommen wir nun zu meinem Lieblingsthema für diese Woche. Ja, allerdings, Alter. Es geht gar nicht, Alter. Also sorry, ich weiß nicht. Ich ja. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, also in der FDP hat sich hier so eine gewisse Gruppierung gegründet. Also wenn ich das richtig verstehe, dann sind das irgendwie drei Leute. Und also es geht hier irgendwie um Feminismus und so ein Kram und um Gender Studies, die irgendwie ernst genommen werden sollen von der FDP, fordern die hier irgendwie. Und bevor ich euch jetzt gleich zeige, die drei Leute, dann mal raten, welches Geschlecht die haben. Transgender. Das Geschlecht Intersex Stern Plus. Gender Fluid auf jeden Fall. Ja gut, das müsste man sie da erstmal fragen, aber wenn ich mir das angucke, sehen die mir ganz stark wie heterosexuelle Männer aus. Oh, oh, oh. Das sind halt. You're a fucking white male. You're fucking a white male. René mit dem Apostroph-Dinger da drauf. René. Nein. Heiß. Ja, also keine Migranten oder so, aber Migrantentum muss auf jeden Fall auch rein. Benjamin Brandstifter? Ja, der Name passt vielleicht noch so ein bisschen. Aber auf jeden Fall hier, ne? Keine Spaltung, ne? Also hier, wir wollen nicht spalten, ne? Also nicht die FDP und auch nicht hier irgendwie uns selber ab, ne? Weil, also, das hatte ich ja auch gefühlt schon 100 Mal irgendwie erzählt. Also, ich war ja mal in der Piratenpartei und so das Dümmste, was da damals gelaufen ist, als die ganze Nummer richtig in den Bach runtergegangen ist, das war halt eben, als so Leute, die sich halt als progressiv bezeichnet haben, irgendwie gemeint haben, sie werden umgeben von irgendwelchen Rechten und Konservativen und so und dann halt die progressive Plattform gegründet haben, was halt so, diese, so eine Abspaltung dann war. Und da hat auch damals der Landesverband Berlin irgendwie angekündigt, er wolle jetzt nicht mehr Piratenpartei heißen, sondern jetzt irgendwie sich als die progressive Plattform da irgendwie abspalten. Das sind dann Leute, die sich im deutschen Parteienrecht ein bisschen auskennen, denen darauf hingewiesen haben, dass das nicht funktioniert. Also du kannst nicht einfach eine Partei nehmen, die es gibt und irgendwie sagen so, ja, das ist jetzt eine andere oder so. Das funktioniert halt nicht. Ich finde es aber echt toll, wie das Mantra von einer Plattform erkämpfen hier umgesetzt wird. So, wir wollen den Stimmen, den progressiven Stimmen der Partei lediglich hier eine Stimme geben. Den Stimmen eine Stimme geben, ne? Ja. Aber zu dem hier mit der Abspaltung, ne? Ich habe mir so überlegt, eigentlich, wenn das Ziel, ja, nicht klar festgesetzt ist, wenn du nicht klar sagst, wann wir sozusagen dann am Ziel sind, ja, dann ist am Anfang vielleicht nicht wirklich von Abspaltung die Rede, aber es wird dahin führen, weil du ja, halt gut, aber das Ziel ist ja, dass du Gender-Kram anerkennen möchtest, ja. Als ja, das sind noch so einige Sachen mehr. Ja, da muss man jetzt aber halt auch vorsichtig sein. Also natürlich ist es halt total cringe-worthy. Ich sehe das auch so. Aber am Ende des Tages, weiß ich nicht, die FDP ist halt auch nicht die Piratenpartei. Und ob das dann wirklich, richtig, ja. Ob das dann wirklich so alles funktioniert, das ist dann am Ende des Tages. Und wenn das halt wirklich nur 3 Leute plus ein kleines Unterstützerumfeld ist, also ich kenne jetzt die Mitgliederzahlen nicht aus dem Kopf, aber von mir aus lass es 160 Leute sein, so viel Likes haben die ja bei Facebook, die wahrscheinlich auf diverse Kreisverbände irgendwie verteilt sind. Also, und ich vermute auch mal, dass sie relativ deckungsgleich sind mit den Leuten von diesen neuen Freiburgern. Also es gibt ja noch so eine andere Gruppierung, diese Sozialliberalen, die neuen Freiburger, die in eine ähnliche Richtung tendieren. Ja, mein Gott, dann lass sie da halt ein bisschen umspinnen. Weiß ich nicht. Wobei, so hat es ja auch schon bei der SPD und CDU hat es ja auch mal so angefangen. Also klar glaube ich jetzt nicht, dass jetzt die FDP selber prädestiniert dafür sind, Opfer von Kulturmarxismus zu werden, von Gender-Kram. Allerdings muss ich halt auch sagen, in anderen Parteien hat es auch mal nur mit einer kleinen Gruppe angefangen, die dann irgendwann, ja, dann mehr Einfluss hatten, wie man sich das gedacht hat. Also im Auge behalten sollte man das schon irgendwie so. Ich finde das nicht gut. Auf jeden Fall im Auge behalten, aber halt noch nicht direkt den Untergang des Abendlandes prophezeien, ne? Nee, das auf gar keinen Fall. Also wir haben es jetzt nur halt so oft schon erlebt, ne? Also vor allen Dingen ich, weil ich meine, diese Nummer. Du ziehst die an. diese du Nummer, das war ja jetzt nicht nur bei der Piratenpartei, es war halt genauso, ich war ja damals auch oder bin es immer noch auch im organisierten Humanismus-Atheismus irgendwie da involviert. Und da gab es diese Sache, zwar so international war es eher bekannt, aber es hat auf jeden Fall auch Ausläufer in Deutschland gehabt, diese ganze Atheism-Plus-Geschichte halt, mit irgendwelchen Leuten, die meinten so, nee, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir hier mehr Schwarze irgendwie reinkriegen, weil hier sind nicht genug Schwarze und wir müssen jetzt irgendwie einen Humanismus aufspalten in Schwarz, Frau und ich weiß gar nicht, was die anderen 2 Sachen irgendwie waren, ich glaube Latino oder so war noch irgendwie mit dabei. Und so ein Kram, ne? Und halt eben, ja, und dann GEMA-Geld, ne? Was ja auch nochmal so ein Ding war. Obwohl das halt auch dadurch, dass halt eben die Gaming-Community halt eben keine politische Bewegung irgendwie ist, so wie Humanismus, Atheismus und irgendwie eine Piratenpartei. Deswegen ist es da halt nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen und das Problem sehe ich halt in der FDP dann schon eher, ne? Einfach allein durch die Tatsache, dass die Dinge vom Thema her halt eben schon politisch sind und es die Frage sich halt nicht stellt, ob das jetzt überhaupt Not tut. Und viele von den Sachen, die hier drinstehen, würde ich ja auch durchaus unterstützen, ne? Aber halt eben diese Grundanalyse und auch die Sachen, die dann passieren sollen, von wegen dann wieder halt, ja, wir müssen jetzt hier geschlechtergerechte Sprache haben oder so, ne? Was hier irgendwo drin stand. Und dann haben sie hier auch Laizismus gefordert an einer Stelle, was ich ja auch absolut richtig finde. Also ich bin ja auch Laizist, also bin halt dafür, dass Staat und Kirche richtig getrennt werden, also kompromisslos. Ist das nicht quasi. Säkularisierung? Nee, das ist Laizismus, wenn man Staat und Kirche trennen will. Also okay, was komplett. Ist denn Säkularisierung? Ja, Säkularisierung ist Verweltlichung. Also, Laizismus geht sicherlich eine Säkularisierung voran, sagen wir es mal so. Aber okay, das, was sie dann dazu halt wieder schreiben, ist, oder sowas wie Sterbehilfe und so, bin ich halt auch nicht dagegen. Und was sie dann aber wieder schreiben, ist irgendwie Christentum würde die Leute irgendwie einschränken oder so. Und wo ich mir denke, das ist euer Beispiel, warum ihr Laizismus haben wollt, Christentum. Ne? Also, ich meine, in einigen Punkten sicherlich, aber das ist nicht das erste Beispiel, was mir da einfallen würde im Moment. Also definitiv. Scroll mal nochmal hoch, da Political Coolness, Political Correctness. Ja, Political Coolness war ja so ein Spruch von Lindner, dass er sich mehr Political Coolness wünscht. Im Deutschen kann politische Korrektheit einen Sprachgebrauch beschreiben, der durch eine besondere Sensibilisierung gegenüber Minderheiten gekennzeichnet ist und sich der Antidiskriminierung verpflichtet fühlt. Hinter diesem Sprachgebrauch stehen wir, da wir den Einfluss der Sprache auf Denkmuster anerkennen. Political ja, das ist kein, das ist, darf ich dich mal kurz unterbrechen. Wer sowas schreibt, ist kein Liberaler. Punkt. Aus. Ja, also das hatte ich auch so im Gefühl. Also der nächste, das ist so seltsam. Political Incorrectness fußt auf einem grundlegenden Missverständnis. Man kann nach wie vor alles sagen. Man erfährt nur bedingt durch soziale Medien und das Internet recht schnell Gegenwind. Dieser Umstand ist jedoch beispielhaft für die Meinungsfreiheit, welche es zu verteidigen und durchzusetzen gilt. Politische Coolness, welche letztlich nur zum Ziel hat, die beschriebene Sensibilisierung zu untergraben, lehnen wir ab. Ja, das ist ein Hinweis auf diese Rede von Christian Lindner, die ich gar nicht mal schlecht fand, vom Dreikönigstreffen war die, glaube ich, wo er halt eben gesagt hat, wir sind für mehr Political Coolness. Ja, vor allem finde ich das ein bisschen komisch, dass es hier so bagatellisiert wird. Naja, also man erfährt dann halt Gegenwind, wenn man Sachen sagt. Ja. Ne, das ist aber, dass es am Ende des Tages aber auch in Sachen endet, wie das der Christian Lindner in Bochum erlebt hat, dass dann irgendwelche Leute versuchen, solche Veranstaltungen zu crashen oder so, wo man jetzt das Glück hatte, dass er da halt einfach so smart reagiert hat, dass er die Situation wieder unter Kontrolle bekommen hat. Ja, ich aber es gibt einfach auch ein anderes Beispiel von der anderen Seite. Ne? Genauso gut hätte man jetzt auch sagen können, so, ja, hier Anita Sarkeesian, Zoe Quinn und diese ganze Meute, was regt euch auf? Ne, so, ihr habt jetzt halt Gegenwind erfahren. So, die Leute haben uns hier Hashtag GEMAG geschrieben und das ist ja im Endeffekt auch das, was da passiert ist, zum größten Teil. Ne? Und das hat ja keiner so geframed, so hingestellt irgendwie, sondern da hieß es ja dann wieder von wegen, nee, die müssen wir jetzt aber verteidigen, bis aufs Blut. Und das sind alles nur misogyne Shitlords, die irgendwie daran irgendwas auszusetzen haben, an unserer wunderbaren Vision für die Zukunft. Ne? Ich finde den letzten Satz ganz interessant. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel für Sätze mit Kulturrelativismus drin. Also wirklich so kritische Theorie schon eigentlich. Also mir fehlen einfach da die Worte zu, weil ich meine, das ist immer dasselbe Muster, so was ich bemerke. Und ich kenne mich nur teilweise halt mit den Begriffen aus. Aber die Bedürfnisse von Minderheiten sind hierbei nicht niedriger einzustufen als die Bedürfnisse der Mehrheit. Wenn man den Satz nimmt und ihn ein bisschen ergänzt, indem man sagt hier, dass zum Beispiel die Ideen von Minderheiten sind hierbei nicht niedriger einzustufen als die Ideen der Mehrheit oder die Kultur von Minderheiten und so weiter. Das ist ja dann am Ziel vorbei eigentlich. Der Grund, man müsste sich anschauen, warum. Ja, denn schon alleine die Analyse, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist ja wieder halt eben die, dass es ja aktiv irgendwie versucht wird, den Minderheiten Steine in den Weg zu legen und dass manche Sachen nicht einfach nur irgendwie dem halt geschuldet sind, also dass halt Sachen halt passieren den Leuten, ne? Und sicherlich auch die Leute benachteiligt sind in vielen Punkten, also jeder Mensch in irgendwelchen Punkten irgendwie benachteiligt ist auf irgendeine Art, weil er irgendwas einfach nicht kann oder sich falsch entschieden hat oder was auch immer, ne? Ja, aber zum Beispiel Asiaten, die kochen gerne mit Öl und tun dadurch die Küche stärker in Beanspruchung nehmen, wie jetzt zum Beispiel Leute, die keine Asiaten sind. als Beispiel. Und dann hast du eine härtere Möglichkeit, nach einer Wohnung zu suchen. Weißt du, ich finde, es kommt halt davon, wie du die Wohnung benutzt. Also wenn man Bedürfnisse zum Beispiel einfach ersetzen würde, die Weltanschauung, okay, die Weltanschauung von Minderheiten sind hierbei nicht niedriger einzustufen als die Weltanschauung der Mehrheit. Ja, nee, das ist so ein total inhaltsleerer Satz, der eigentlich nur diesen Drang auf alle Ideen zusammen relativieren irgendwie verlangt. Weißt du, das ist so. Vor allen Dingen halt eben Empowerment für die Leute, die man als Minderheit empfindet. Das ist ja genauso, wie die auch politische Korrektheit brauchen und so. Die also für mich ist vor allen Dingen eins entscheidend. Der Staat hat sich halt einfach um so ein paar gewisse Grundsachen zu kümmern, meiner Meinung nach. Und irgendwelche Extrawürste und so weiter und so fort. Da hast du dich gefälligst als Individuum selber drum zu scheren. Der Staat ist nicht dafür da, um jedem, der sich halt irgendwie diskriminiert fühlt, den Arsch zu pudern und dem irgendwas hinterherzutragen. Ja, und ich sehe es halt überhaupt nicht ein, dass der Staat dann noch mit noch x Gesetzen, Initiativen, Fördergeldern hier und da, und hast du nicht gesehen, irgendwie das utopische Ziel verfolgt, dass sich jeder gleich doll lieb gehabt fühlt. Eigentlich müssten die Leute, wenn es um Minderheit Mehrheit geht, ja, abtreten, weil nämlich eine Minderheit, ja, nämlich gegen staatliche Kontrolle ist. Ja, so, es scheint mir auf jeden Fall eine viel, wenn wir mit Machtbegriffen reden wollen, ja, eine viel größere, mächtigere Gruppe da zu sein, die sagt, wir brauchen mehr Staat und mehr Regulierung. Ja, wir brauchen mehr Staat als eben die andere Gruppe. Das heißt, so Leute wie du, Taksim und so, sind in der Minderheit, ja, und auf die sollte jetzt mal gehört werden. Nur weil die Minderheit eben will, dass das irgendwie mal freier wird, und das ist nicht das, was die Mehrheit da so möchte, die jetzt da das so sagt, wird es nicht gemacht. Ja, und hier haben wir wieder die Afghanistan nochmal. Da war übrigens gerade noch was ganz Schönes mit Nationalismus ist nicht liberal, deswegen EU, EU, ja. EU. Ich finde das halt einfach so witzig, dass die halt einfach oft nicht merken, dass ihr EU-Fetisch halt auch einfach nur Nationalismus ist, nur halt auf einer größeren Ebene. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Zeit vor 1848, ja, als da alle versucht haben, die ganzen Kleinstaaten zu einem geeinten Deutschland zusammenzusetzen. Da hattest du halt auch auf der einen Seite, die dann halt so einen gesamtdeutschen Nationalismus hatten, und die anderen hatten ihren kleinstaatlichen Nationalismus, und da wiederholt sich jetzt die Geschichte einfach nur auf einer größeren Ebene. Das heißt, eigentlich bleibt alles beim Alten, nur die Verwaltungseinheit wird halt größer gemacht. Und wenn ich mir dann so eine Pulse of Europe-Demo angucke, weiß ich nicht, du könntest die Fahnen eigentlich durch alles ersetzen und die Leute würden sich vom Mindset her nicht ändern. Ja. Ja, das Ding ist, Nationalismus, Liberalismus, sind nicht die ganzen Staaten, von denen wir umgeben sind, so irgendwie aus liberal-nationalistischen Bewegungen entstanden? So, ich weiß nicht so. Ja, 1848, ne? Ja, weißt du, irgendwie so, ist das nicht so ein bisschen so die Grundlage von allem, so, ich keine Ahnung, so. Das Problem ist, dass was ich glaube, was da immer in einen Topf geworfen wird, ist halt Nationalstaat, ja, als Verwaltungseinheit, die halt eine sinnvolle Größe hat, wo sich das Ganze halbwegs passabel organisieren lässt, das Zusammenleben, und Nationalismus auf Grundlage von irgendwelchen ethnischen Merkmalen oder so. Ja. Ne, und der Gedanke, dass man halt Nationalstaat als Verwaltungseinheit braucht, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, den kann man mit dem liberalen Gedankengut sehr, sehr prima in Einklang bringen. Ja, das fand ich auch ziemlich heftig. Zeigen, dass sie nicht grün wählen müssen, fortschrittliche Ideen vertreten zu sehen. Also, ich sehe da nicht fortschrittlich dran an dem, was die Grünen wollen. Aber ich finde es irgendwie interessant, so um die 2000er-Wende ist die Wirtschaftspolitik der FDP irgendwie von allen Parteien übernommen worden. So ein Stück weit zumindest. Und du hast aber eine stärkere für die Gesellschaft sozialere Gesetze gehabt, also fürs Zusammenleben. Und jetzt ist sozusagen, kommt eine Welle dann in die Liberalen selber rein, die dann sozusagen das Soziale auch dort vertreten wissen will, wie es jetzt eigentlich seit einer ganzen Weile umgesetzt wird. Also ich finde es irgendwie interessant. Das ist ja auch ein guter Spruch hier. Mitglieder anderer Parteien, melde dich und werde Beobachter. Du wirst regelmäßig über unsere Fortschritte informiert. Und bekommst mit, wo wir gerade stehen. Ja, ja. Das sagen die, wie weit wir uns schon reingefressen haben, ihr kleinen Termiten. Oh Mann, ey. Das ist schon hart. Das ist ein gefundenes Fressen für Mitglieder von der Partei. Gott, oh Gott, ey. Ja, also ich bin getriggert. Auf jeden Fall getriggert. Hiervon bin ich auch getriggert. Ja, also es ist auch nicht in Ordnung, dass bei einer Pride Parade jemand mit einem Schild läuft, Mohammed was gay oder Allah ist gay. Das ist Haram bis ins Blut und also, das ist so nicht in Ordnung. Also das ist, weißt du, das geht nicht. Also. Ja, oder Ex-Muslim und Braut. Oder Islamophobie ist ein Oxymoron, also ein Widerspruch in sich. Our track record for challenging homophobia in East London is quite well known, he added, citing campaigns to condemn gay hate stickers that sprung around Tower Hamlet several years ago and the mosque public condemnations of attack on LGBT people. Yeah, for us to see, oh fuck, egal. War noch was Wichtiges. Ja, dieses Ding hier ist irgendwie Missy Magazin. Und ja, da gab es wohl in der Emma einen Artikel, wo sie sich über Gender Studies aufgeregt haben. Den müssen wir uns vielleicht nochmal durchlesen oder so. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, laut dem progressiven Liberalen wissen wir, dass das eine ernstzunehmende Wissenschaft ist. Ja, genau, sollte so sein, ja. Und ja, also dieser Widerspruch, der jetzt hier kommt, naja, der besteht halt aus jede Menge, ja, ihr habt ja vollkommen recht, aber lest doch noch mal ein bisschen mehr, weil es gibt ja hier auch Debatten und so und tralala und blablub und ist doch alles okay, so. So wie sie hier, wenn das als Mad Studies irgendwie bezeichnet wird von der Emma, dann sagen die hier, und warum auch nicht, sind doch interessante Themen. Und dann haben wir hier Sigmund Freud und Michel Foucault und so. Und dann werden hier aufgezählt alle möglichen Sachen, hier irgendwelche Gender Studies, Papiere, die es da irgendwie gegeben hat, wozu die irgendwie waren, Kapitalismus und so weiter. Ja, das kennen wir ja alle schon, Körperpolitiken und diesen ganzen Kram. Also als ob es da in den anderen Wirtschaftsfächern irgendwelche Einsprüche dazu gäbe. Menschenrechte, Frauenrechte. Ja, alle anderen sind dagegen. Wenn du irgendeinen hier Maschinenbauer fragst oder so, sind Frauen Menschen, dann sagt er garantiert, naja, ich da irgendwie mit meinem, nee, sind keine Menschen. Es gibt doch nur ein Geschlecht. Ja, Frauen genau, sind Besitztum. Ja. Blabla, ey. Die Gender Studies Kurse, ja. Das sind die Gender Studies Kurse. Und dann regen sich bei der Emma zu Recht über Critical Whiteness und Intersektionalität durch auf. Und die meinen dann hier, ja, viel diskutiert sind die, ja. Aber das ist natürlich alles wichtig. Intersektionalität, Critical Whiteness, tralala. Ja, ja. Ja, das ist halt wirklich lustig, irgendwie, ich weiß auch nicht, was die sich davon ehrlich gesagt erwarten, diesen Beitrag zu schreiben, außer dass irgendwie ihre Leute dann irgendwie, nachdem sie das gelesen haben, vielleicht denken, sie hätten irgendwie jetzt was gelesen, was das widerlegt oder so, ich habe keine Ahnung, weil, also das tut's auf jeden Fall nicht, also das ist immer noch Quatsch mit dem Critical Whiteness und dem ganzen Kram. Und die sagen ja hier halt auch, dass das da halt auch vertreten wird, also ja, das ist die historische Dynamik, Kolonialismus, Rassismus, Exotisierung, die spielen eine Rolle. Und weil die ja sonst keine Rolle spielen in anderen Wissenschaften, da braucht man dann halt auch Gender Studies. Ja. Das Femonationalismus wiederum thematisiert die Verklammerung von feministischer Artikulationen mit nationalistischer Rhetorik und Politik. So nach dem Motto, Mädchenschulen am Hindukusch bauen. Das ist im Prinzip spätestens seit der ersten Frauenbewegung, insbesondere im Deutschen Kaiserreich, ein relevantes Thema. Allerdings das würde ich durchaus kritisch sehen, ist das akademische Verständnis von Femonationalismus im Sinne von S. Ferris verengt und auf eine islamophobe Version und darin zu pauschal, was? Ja, wahrscheinlich kommen sie irgendwie dazu, dass Feminismus international halt noch nicht so weit ist, vor allem wegen den arabischen Ländern oder den muslimisch geprägten Ländern, sagen wir vielmehr. Das ist natürlich islamophob dann. Ich meine, was soll das auch sonst sein? Auf jeden Fall. Also, ja, wobei war nicht Mohammed Feminist? Also. Naja, das sagt man ja immer wieder, weil ja er ja gesagt hat, dass Frauen erben dürfen und so. Aber das gab es ja vor dem auch schon. Seine erste Ehefrau hat ja auch geerbt. Ja, das hier ist so ein Papier vom Gunda-Werner-Institut, glaube ich, auf jeden Fall von der Böll-Stiftung. Und hier werden dann auch so hier die 12 Richtigstellungen hier irgendwie gemacht. Also halt die bösen Antifeministen, ne? Die sagen ja so Sachen wie Gender-Ideologie, wie die Ehe abschaffen, was sie auf jeden Fall will, also ich habe da auf jeden Fall schon Sachen gelesen, also jetzt nicht von Leuten, die es behauptet haben, sondern von Leuten aus diesem Fach. Ah, das Problem, was ich immer mit diesen ganzen Begrifflichkeiten habe, ist, was ist jetzt Gender-Ideologie? Wahrscheinlich kannst du dich mit 10 Leuten hinsetzen, die sagen, sie vertreten Gender, irgendwie Gender-Ideologie, und dann kriegst du 10 verschiedene Antworten davon, was damit überhaupt gemeint ist. Ja, ja, und hier haben sie halt so ein paar Sachen, die sie irgendwie meinen, entkräften zu wollen, müssen, wie auch immer, und die Leute halt behaupten. Ja, aber genau das ist es. Ja, fehlt verunsichern. Also es gibt halt auch genug Leute, die halt eben meinen, irgendwie, ne, die Sachen, da hatten wir ja auch schon viele Artikel irgendwie über unser 12-jähriges Trans oder so ein Zeug, ne. Also. Aber das ist halt das, was ich meine, weißt du, da steht dann sowas wie, ja, aber die Gender-Ideologie will ja gar nicht die Ehe abschaffen, aber ihr habt ja recht, es gibt ja trotzdem Leute, die das wollen und die halt auch aus der Ecke kommen. Ne? Ja, und ja eben, ich erinnere mich da auch an so ein Plakat auf einer Demo von den Grünen: Muschi, Pimmel, Regenbogen, so wird heute ein Kind erzogen. Ne? Ja, Männer und Frauen gleich machen, naja, die Sprache halt gleich machen, um irgendwie die Frauen sichtbar zu machen oder so ein Zeug. Ist halt mit diesem Mainstreaming irgendwie dabei, weil halt eben, ja, dieser Konstruktivismus dem zugrunde liegt, wo sie dann irgendwie meinen, wenn wir jetzt hier die Sprache ändern, dann bringt das irgendwas irgendwem, da hat da irgendwer einen Mehrwert von oder so. Warte mal, Gender Mainstreaming zielt darauf an, möglichst unterschiedliche Lebenssituationen und Interessen von Frauen, Männern und allen Geschlechtern zu berücksichtigen. Wie kommen die dann auf so einen Quatsch wie Quoten? Ja, weil ja Frauen unterrepräsentiert sind und Kram. Ja, weil die Frauen selber nicht wissen, was gut für sie sind. Der Feminismus muss kommen und den Frauen endlich sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das sollen nicht mehr die Sexisten machen, das sollen jetzt die Feministinnen machen. Dann ist alles richtig. Ja. Das ist so ein Widerspruch in sich. Ja, was das jetzt hier damit zu tun hat mit Gender Studies, weiß auch kein Mensch. Muslime und Migrantinnen bringen rückständige Frauenbilder nach Deutschland. Muslimische Männer gefährden deutsche Frauen. Im Gesundheitsreport von 2004, der über 1000 Seiten dran lang ist, wo die Frauengesundheit erwähnt wird, gibt es ein spezielles Kapitel darüber, wie häusliche Gewalt in türkischen Haushalten aussieht. Und die ist dort mehr vertreten, glaube ich nicht, weil es ein türkisches Gen gibt, was einen dazu neigt, eher die Frau zu schlagen, sondern weil es irgendwas eventuell vielleicht mit dem Rollenbild im Islam zu tun hat. Weiß ich nicht. Vielleicht. Stand halt so da drin. Aber ja, hier haben wir jetzt eine Broschüre, die sagt, nee, haben wir zwar Statistiken dazu, aber glauben wir nicht, weil er führt zu Vorurteilen. Weil Wissenschaft, weißt du. Genau. Wegen Genderstern. Ja, und diese Aussage hier, weiß ich auch nicht, ob die stimmt. Also, nach deren Meinung bestimmt, dass das nur irgendwie aus fremdenfeindlichen Motiven heraus ist. Also was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass es solchen Leuten wie der Böll-Stiftung und so nur interessiert, die Leute frei zu sprechen wenn die Leute eine dunkle Hautfarbe haben. Das kann man auf jeden Fall nach 2016 ganz klar so sagen, weil ich erinnere da nur an diese Treffen hier von diesem Pickup-Artist-Forum, die in verschiedenen deutschen Städten machen wollten und wie die Leute da im Quadrat gesprungen sind, weil sich weiße Männer irgendwo treffen wollen. Von wegen, die wollen die Leute vergewaltigen oder so. Ja, Rouchevi war das, glaube ich, ne? Ja, genau, das war diese Rouchevi-Nummer, ja. Und das war auch etliche Leute im Journalismus und so, die sich darüber aufgeregt haben. Und wenn bin ich auf die Seite gegangen von denen, haben wir damals bei den Affen, glaube ich, auch behandelt. Und da stand ja dann so, ja, nehmt alle eure Kameras mit und filmt irgendwelche getriggerten Feministen. Also, das war halt das, was sie davor hatten. Hätte man halt wissen können, wenn man da einfach nur mal hingeguckt hätte, was die selber sagen, was sie machen wollen. Aber nee, da wurden dann Bürgermeister angerufen und riesen Chaos gemacht, so als ob die Welt untergehen würde. Ja. Ja, bla bla. Migranten bekommen viele Kinder, keine Ahnung. Stimmt. Ja. Feminismus Männer hast, ja, definitiv. Also, auf jeden Fall. Klammern lacht. Ach, da muss ich immer dran denken, an die eine Talkshow, wo Brigitte Kelle zu Gast war und mit irgendeiner Feministin gesprochen hat und die Kelle dann meinte, naja, aber warum geht es denn im Feminismus nie darum, wenn irgendwo Männer benachteiligt werden? Und dann die Feministin darauf antwortete, die Männer können sich gefährlich selber um ihren Scheiß kümmern. Okay, dann war es doch nicht Anne Witzereck. Das klingt ziemlich ehrlich. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, das war im österreichischen Fernsehen. Ach so, ja, dann war es nicht Anne Witzereck. Ne. Schon haben sie dann andere. Aber ja, und hier, normalerweise machen sie ja immer diesen Trip, dass sie das halt alles umdrehen und dann den Männern wieder anlasten. Ne? Also hier steht jetzt halt nur, dass die Abwertung wegen ihrer sexuellen Orientierung, damit meinen sie jetzt wahrscheinlich, dass sie schwul sind, erfahren, weil ja auch niemand irgendwie sich über heterosexuelle Männer lustig macht. Kein Mensch, niemals. Ja. Gewalt, Arbeitslosigkeit und so weiter. Ja, aufgrund vorherrschender Männlichkeitsformen. Genau. Da haben die Leute dann Probleme. Aber was macht denn der Feminismus gegen vorherrschende Männlichkeitsformen? Endlos darüber irgendwie bitchen, dass es nicht genau genug nicht genug Pfleger gibt, oder was? Nein, die versuchen die vorherrschenden Männlichkeitsnormen aufzubrechen, indem sie andere Männlichkeitsformen aufdrücken, wie zum Beispiel den Vergewaltiger in Spee. Ah, die Frau heißt übrigens Birgit Kelle, ich habe mich da vorhin versprochen. Ja, aber wir wussten alle, wen du meinst, von daher. Ja, aber wenn man so ein bisschen ernster damit umgeht, dann ist es auch nicht gerade weit weg davon. Also die sehen ja diese Position von sich in der Gesellschaft so, dass sie die Gesellschaft ja nach vorne treiben wollen, ins Bessere, ja. Und wenn ja, es halt nicht wirklich dazu kommt, ich meine, das Problem sind ja dann die anderen, ja, die weigern sich ja. Ja, die Verteilung von Macht und Ressourcen. Also leben wir hier. Also Ressourcen, selbst bei diesem ganzen Pay-Gap-Kram, ne, ist es ja immer so, dass aber trotzdem die Kaufkraft von Frauen höher ist als die von Männern, die mehr Geld ausgeben, obwohl sie im Durchschnitt halt eben weniger verdienen, weil sie natürlich dann das Geld von ihren Partnern ausgeben, was ihnen halt auch zur Verfügung steht. Das ist ja jetzt nicht so, dass es in Beziehungen nicht wäre, ne, gerade wenn man verheiratet ist und so mit Kindern und allem Kram. Und ich finde es halt echt lustig, dass da so die Argumente rein. Und die Verteilung von Macht, also das ist ja auch so ein Ding. Ne? Wir leben ja eigentlich in der Demokratie, habe ich mal gelernt. Irgendwie, außerdem ist es eine Demokratie, wo so die höchste Beamtin auch kein Mann ist. Ne? Und ja, also im Bundestag sitzen jetzt halt weniger Frauen, aber auf der anderen Seite, wenn du dir mal anguckst, welche von den Zielen von diesen Frauenverbänden irgendwie durchkommen, dann geht das ja fast gegen 100% auf Zeit, ne, also das stärkere Argument da, also ich verstehe schon, was du meinst, aber das stärkere Argument ist nicht das, okay, das stärkere Argument ist zu sagen, dass wir nicht in einem Kastensystem leben, okay, wir haben die Möglichkeit, dass Leute aufsteigen, aber auch fallen können, Ja, wir haben kein Kastensystem hier und wir haben Gesetze, die eben so eine Vorherrschung von Kastensystemen schon verbieten. Ja, Männer werden genauso gleich bezahlt für denselben Job wie Frauen auch. Wenn Frauen jetzt aber weniger arbeiten, dann bekommen sie natürlich weniger Geld. Ja, niemand zwingt Leute, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Du musst kein Ingenieur sein, du kannst es sein, wenn du es bestehst. Ja, es sind sehr, sehr einfache Dinge und da würde ich sagen, das ist so das stärkere Argument, anstatt zu sagen, ja, aber wir haben doch schon Frauen in Positionen, weil erstens können diese Leute das schon vorab sehen und sich dann dazu anpassen und sagen, ja, aber das ist ja noch nicht genug. Ja? Aber zu sagen, dass wir hier nicht in einem Kastensystem leben, ist ein stärkeres Argument dagegen. Also du hast schon recht mit dem, was du sagst, aber es ist halt, ja, wenn wir in einem Kastensystem leben würden, wäre zum Beispiel auch so eine Broschüre überhaupt nicht möglich. Ja? Da wäre Feminismus überhaupt nicht vorstellbar in der Mitte der Gesellschaft. Weißt du? Das ist so die Sache. Ja, eben. Also ich meine, es schließt ja jetzt jemanden davon aus, sich da irgendwo zu betätigen politisch, nur auf Basis des Geschlechts. Es ist halt so, dass es weniger Frauen halt hinten rauskommen. Ne? Also entweder, also ich würde sagen, dass es daran liegt, dass sie schon vorne nicht reingehen. Ne? Also das kann ich sich dafür interessieren. Und wenn sie dann da sind, dann auch häufig halt eben die Plätze nicht suchen, also nicht kandidieren für irgendwelche Ämter. Ja, aber das ist halt Feminismus. Feminismus will es halt nicht selber machen, sondern Feminismus will es bitte alles auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Mhm. Ne? Ja, die sehen ihre Arbeit schon an, als sie verlangen. Ja, sie schreien und verlangen. Ja. Ja, sie verlangen, dass Strukturen aufgebrochen werden, aber wenn ihre Strukturen dann aufgebrochen werden, das ist ja auch das Lustige, ne? Wenn wir jetzt den totalen Feminismus haben und alles so Quote, ne, dann wollen wir das ja dann aber auch mal aufbrechen. Das heißt, was dann müsste ja, das ist ja das Ding, ja, solche einfach kreischen, um zu kreischen, ja, kritisieren, um zu kritisieren, legitimiert den eigenen Untergang. Ja? Da kann ich, dieser Judge Judy, diese Richterin aus Amerika, die wurde mal in einem Interview angesprochen von der Reporterin irgendwie mit der Aussage, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir uns beide Feministen nennen, und dann meinte sie halt auch nein. Weil ich mich damit irgendwie nie abfinden konnte, weil während die anderen Kolleginnen von mir immer auf irgendwelche sich mit dem Feminismus beschäftigt haben, in der Zeit habe ich mich halt einfach auf den Hosenboden gesetzt und habe gelernt, und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Ne? Während die anderen halt darüber debattiert haben, dass es unfair ist, dass sie nicht Erfolg haben. Ja, deswegen ist es ja auch so, weißt du, so eine gemeinsame Bewegung, so eine Identität verbindet, ja, und deswegen kam ja auch dieser Spruch, deswegen kommen ja auch solche Fragen in so Interviews wie, ja, hier, Frau Merkel, sehen Sie sich denn als Feministin? Ja, es ist, ja gut, so eigentlich so eine richtig asoziale Frage, so, auf so jeden Fall, siehst du. Um hier nochmal auf dieses Ding jetzt hier zu kommen, mit die Gender Studies sind keine objektive Wissenschaft. Sie sind ideologisch, was wir ja gerade eben hier bei den Liberalen da auch, also bei diesen Progressiven da auch hatten, dass sie das halt als richtige Wissenschaft anerkannt haben wollen. Und hier ist halt eben richtig, ist die Frauen- und Geschlechterforschung sowie die Gender Studies arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden und Theorien. Ja, mit wissenschaftlichen Methoden und Theorien. Und welche wären das dann bitte irgendwie? Wir fragen die Leute, wie sie sich fühlen, und dann cherrypicken wir uns das da raus, was uns dann irgendwie in unser Bild passt oder wie. Und Peer Review brauchen wir auch nicht, weil das ist ja alles irgendwie Unterdrückung oder so. Oder wenn ihr Zweifel anmeldet an unseren Thesen, dann ist das ja hier Rape Culture irgendwie, werden wieder die Lived Experiences von den Leuten irgendwie in Zweifel gezogen oder so ein Kram. Und die Forschungseinrichtungen sind entstanden, weil die vorherrschende Wissenschaft oft nur die Geschichte von das Leben von Männern untersucht, also nicht objektiv forscht, sondern einseitig, ja, weil es in diesen ganzen Bereichen halt eben bis dato immer nur Männer gegeben hat. Und na, also, vor allen Dingen ist es nicht so, dass zum Beispiel in der Gesundheitsforschung grundsätzlich viel mehr Kohle für Prävention von Frauen ausgegeben wird, oder bin ich da als falsch informiert? Ja, das ist schon so, ja. Also es gibt zwar auf der anderen Seite der Medaille wird halt bei vielen Tests halt eben an Männern getestet. Ich frage mich, warum. Vielleicht, weil die irgendwie besser, wenn was schief geht, irgendwie das nicht so wild ist oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Ich habe auch mal neulich so Umfragen gesehen. Mehr Leute haben weniger Probleme damit, Männer für, keine Ahnung, dieses moralische Problem, da ist ein Zug und du kannst einen Typen draufwerfen und der Zug dann, der bleibt stehen und so und du kannst Leute retten. Ne? Wenn es darum ginge, eine Frau runterzuschubsen, dann haben das weniger Leute gemacht, sowohl Männer als auch Frauen, als wenn es darum ging, einen Mann runterzuschubsen. Ja, also man opfert hier in der Gesellschaft, wo wir sind, leichter Männer, als man Frauen opfern würde. Und das ist auch verständlich, ja, weil Frauen so für halt, ja, Fortpflanzung und Fortbestehen und so, ja, also irgendwo evolutionsbiologisch noch ein bisschen mit verankert, würde ich mal sagen. Aber das, was mich hier dran stört, ist, dass die überhaupt nicht checken, was der Punkt ist von Wissenschaft und von wissenschaftlicher Methode. Okay, es geht nicht darum zu sagen, ich bin Wissenschaftler und das ist jetzt so ein Ding, was ich mache, sondern einfach einer zu sein, indem man das tut, was ein Wissenschaftler macht, nämlich zuallererst anerkennen, dass die Welt um uns herum gemessen werden kann und soll und es ist vollkommen egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau macht, wichtig ist, ob es denn gemessen werden kann. Ja? Es geht darum, ob das, was du gemessen hast, auch adäquat wiederherstellbar ist, also wiederholbar ist, ja, quantifizierbar ist. Ja, und ob das jetzt einseitig ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja an der Uni Hannover bei einer Vorlesung Feministische Ökonomik. Und da war diese Frau, die das irgendwie seit Jahren irgendwie da lehrt, ne? Und die hat irgendwie gemeint, anfänglich, ne, also gleich als das losging, als erstes quasi, um erstmal zu definieren, was ist feministische Ökonomik, hat sie gesagt, der Unterschied zwischen normaler Ökonomik, feministischer Ökonomik ist, die normale Ökonomik ist objektiv, die feministische Ökonomik ist subjektiv, die feministische Ökonomik geht davon aus, dass sich die ganze Ökonomik bla bla bla blub nicht in einem Vakuum befindet, sondern dass da halt eben auch die Erfahrungen der Leute irgendwie reingerechnet werden müssen und so. Also mit anderen Worten, richtig ist, das trägt zu mehr Objektivität bei, wenn man Gender Studies hat, nein, definitiv nicht. Also diesen Quatsch da irgendwie reinzutun, dieses ganze Pimmel- und Vagina-Gezähle irgendwie zu betreiben, das führt in keinem Wege zu mehr Objektivität. Ist eigentlich sogar fundamental im Widerspruch dazu, denn Objektivität heißt nicht, dass du eine zusätzliche Linse haben brauchst, außer die du in den Augen besitzt, ja. Also, ich meine, so, weißt du was, ey, wir betreiben jetzt Wissenschaft, zieh dir diese rosa-rote Brille an, los jetzt, komm, ja. Ja, außerdem wollen sie doch nicht, dass man Leute als Objekte sieht. Naja, toll, Alter. Ja, mehr wollte ich jetzt davon eigentlich nicht zeigen. Ich kann noch mal kurz drüber scrollen, ob da noch irgendwas dabei ist. Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit. Fuck, jetzt bist du weg. Ja, Moment. Ja. Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit und der Ideologie richtet sich gegen ein kritisches Verständnis von Wissenschaft. Kritisches Verständnis bedeutet im postmodernen Jargon Subjektivität und Dekonstruieren von logischen Tatsachen, was per Definition sehr wenig mit Wissenschaft zu tun hat. Dieses kritische Verständnis bedeutet, ich begebe mich ins Pipitaka-Tukalan und ich habe wenig mit der Realität noch gemein, weil ich einfach nur subjektiv vor mich hin forsche. Ja. Das fängt aber, du machst, also ich stimme dir schon zu, Ebel, du hast recht, aber das könnte vielleicht für Leute, die das zum ersten Mal so sehen und hören und so aus der Richtung ein bisschen seltsames Argument sein, ja, weil die Leute, die das ja vorstellen, nicht selbst so vorgehen, wie du das jetzt beschreibst, ja. Wie die es machen ist, die kommen hin und sagen, wisst ihr was, so wir haben das und das so und so gehabt, ja, aber der Grund, warum wir das so und so sehen, ist wegen unserer Gesellschaft. Ja, das heißt, wir müssen das mal aufbrechen, damit wir ja dann andere Perspektiven schaffen können. Ja. Das Problem ist halt, dass dieses Tikka-Tukka-Land da später mit reinkommt. Also das ist schon von Anfang an mit da, aber nicht im Vordergrund. Ja. Also wirklich, so das Hinterfragen von Dingen zum Beispiel zählt schon zu kritischer Theorie. Das Ding ist einfach nur, dass die Postmodernisten das so übertreiben, dass sie nicht mal sagen würden, dass eine Ameise kleiner ist als eine Giraffe. Ja. Also, so hart ist das bei denen. Das ist halt so eklig. Und die meisten Leute wissen nicht einmal, aus welcher Richtung die Gedanken kommen, denen sie so zustimmen. Ja, und dass hier im Kern wollen Anti-Gender-Akteurinnen definieren, was richtig ist, was falsch ist, was wichtiges, unwichtiges Wissen ist. Ihre Vorstellungen richten sich dabei nicht nur gegen die Gender Studies, sondern überhaupt gegen kritische Geist- und Sozialwissenschaften und mithin gegen die Freiheit der Forschung. Ja, das kannst du, den Satz kannst du auch 1:1 so umdrehen. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, also als wenn die Pro-Gender-Akteure nicht definieren wollen, was richtig und was falsch ist. Ja, gut, mit Geschwurbel halt eben. Ne? Also so. Aber das meine ich ja, die sind so tief in ihrer Ideologie drin, die sind so tief darin zu sagen, hier, wie. Es ist halt noch ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie so sagt, so, das ist ja auch dieses Postmoderne, von wegen, es gibt ja gar kein Wissen, so, ne? Ja. Alles, was ich weiß, dass ich nichts weiß und diese ganzen Sachen, ne, wo die Leute dann irgendwie meinen, so, oh, it's so deep. Ne? Boah. Und das Ding ist halt eben immer natürlich klar, also auf der einen Seite kann man halt auch auf dem Holzweg sein, wenn man sich sicher gewesen ist bei irgendwelchen Dingen, aber auf der anderen Seite kann man auch irgendwie trotzdem probieren, Sachen halt festzustellen, ne? Und kann man auch irgendwie, du kannst halt auch nachgucken, ob die Katze jetzt lebt oder tot ist oder so, ne? Aber solange wie du es nicht kannst, weißt du es halt nicht. Ne? Und manche Sachen wird man sicherlich nie wissen. Und gerade was menschliches Verhalten angeht, ist es natürlich auch immer schwer zu sagen, irgendwie, ja, das war jetzt wegen dieser und jener, diesem und jenem Umstand irgendwie. Ne? Da kann man sicherlich drüber mutmaßen und versuchen, irgendwelche Muster halt zu erkennen. Aber ja, das ist natürlich immer mit ein bisschen. Dass es auch nicht stimmen kann, ist richtig, aber die Frage ist, ob das das Zielführend ist, dass man immer an alles so rangeht, dass man sagt, so ja, das ist garantiert alles Quatsch, weil das tun dann halt eben auch diverse Leute dann. Ne? Da heißt es dann irgendwie so, ja, hier klimatische Modelle, ich weiß ja nicht, ob das in diesem und jedem Aspekt irgendwie so stimmt. Und da hast du dann hinterher 30 Blogartikel, die sagen so, ja, hier globale Erderwärmung ist widerlegt, sagt ein anerkannter Wissenschaftler. Also wird dann daraus irgendwie dann wieder gemacht. Was ich echt interessant finde, so als Dynamik, ist, dass Postmodernisten, besonders wenn sie sich da so als Wissenschaftler so wirklich ansehen, ja, sind sehr weit von der Wissenschaft entfernt, einfach weil sie sich hinstellen wollen und schon sagen, sie hätten die Wahrheit. Ja, so als sei da etwas, was schon wirklich sie wissen, ja, und es stimmt und man muss es nur noch an den Mann bringen. Und wer es angreift, ja, der hat überhaupt keine Meinung, weil entweder ist er ein alter Denker, ja, oder er versteht es einfach nicht, ja. Und in dieser Richtung ignorieren sie Kritik an ihren eigenen Theorien und da sind sie dann schon nicht mehr wissenschaftlich, denn es zählt zur wissenschaftlichen Methode dazu, eben falsifizierbare Theorien aufzustellen. So, das ist ja das Argument, was so Kreationisten zum Beispiel rauswerfen, um total auf semantischer, dialektischer Ebene die Theorien der Wissenschaft einfach umzuwerfen. Das machen übrigens auch Postmodernisten. Die sagen so, ja, hier, das sind ja alles nur Theorien. Ja, und Theorien, die können ja nicht, weißt du, voll klar und immer richtig sein, ja. So, und deswegen streben wir hier nach der richtigen Wahrheit. Ja, ignorieren aber komplett eben die Falsifizierbarkeit unserer Aussagen. Was halt echt lachhaft ist. Und das hier, was war die Aussage darüber, warte? Ja, Schwangerschaftsabbruch, ja. Achso, also, okay. Abtreibung ist Mord. Naja. Gender Studies, meine Damen und Herren. Das ist eine legitime Kritik an Gender Studies. Man darf ja Frauen nicht mal mehr ein Kompliment machen, wenn Frauen einen Minirock tragen wollen, wollen sie doch angemacht werden. Erstmal, wer redet so, okay? Wer redet so? Was ist das für ein Satz? Ja, vor allen Dingen und was hat es mit Gender Studies zu tun? Ja, ich meine schon alleine, dass die Leute, also wenn die Leute sagen würden, zu mir ankommen würden und sagen, hier, wir müssen uns mal darüber unterhalten, also man darf Frauen nicht mal ein Kompliment machen, wegen dem, was du irgendwie hier von dir gibst. Es gibt halt einfach verschiedene Arten, Kompliment zu machen, okay? Wenn du ein Kompliment machen willst und dann sagst... Nee, also Opex, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, ich will irgendwie eine Wissenschaft betreiben und dann kommt sowas dabei raus, ne? Also... Gesundheit. Danke. Ja, genau. So, ich will eine Wissenschaft betreiben und mein Anwendungsbereich ist Miniröcke, Mikroaggression und feministische Gletscheruntersuchungen. Ja, genau. Also wenn ich schon alleine so einen Quatsch verzapfe, dass die Leute auf die Idee kommen, mich deswegen anzusprechen, ne? Also dann würde ich mir sowieso schon Gedanken irgendwie machen, ob das, was ich da betreibe, irgendwie zielführend ist. Ja, ne? Aber auf jeden Fall ist es schon kreative Forschung. Also so, es ist kreativ. Vor allem ist kannst du auf jeden Fall auch einer Feministin ein Kompliment machen. Du musst dann halt nur aufpassen, dass es ihr in dem Moment halt auch gerade in Kram passt, weißt du? Sonst bist du halt direkt angeschissen. Man weiß ja, das Einzige, was zählt, ist das subjektive Urteil der Betroffenen. Absolut. Die darf ja auch noch 3 Tage später entscheiden, ob sie vergewaltigt wurde oder nicht. Siehe Grüne Jugend in Bayern, wo dann der jungen Frau irgendwie 14 Tage später aufgefallen ist, ich glaube, ich wurde vergewaltigt von meinem Kollegen. Ich verstehe das nicht. Komplimente sind doch überhaupt nicht abwertend. Ja, das ist überhaupt hier, das ist das Unrichtigste, richtig ist, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Man kann problemlos Komplimente machen, ohne abwertend oder sexistisch zu sein. Sexismus ist klar definiert. Auf gar keinen Fall. Es geht um Ungleichbehandlung und Abwertung aufgrund von Geschlechterstereotypen. Ja, genau, aber Ungleichbehandlung ist nicht klar definiert und Abwertung ist auch nicht klar definiert. Ja, ich frage mich eigentlich gerade, was ist klarer definiert? Sexismus oder Hate Speech? Ich finde den letzten Satz lustig. Frauen im Minirock oder mit weitem Ausschnitt sind keine einheitliche Gruppe, die alle gleichermaßen etwas Bestimmtes wollen. Ja, toll. Du bist kein wahrer Minirockträger. Du bist das ist kein richtiger Ausschnitt, ja. Ja, vielleicht sind sie einfach mit dem Ausschnitt geboren, ja. Kannst du ja keinen Vorwurf machen. Ja, aber ich kann ein Kompliment machen, wenn die so gut. Nein, da, das Kompliment ist. Würdest du einem Mann nicht machen und deshalb ist er Sexismus. Du, hallo, ich würde jedem Komplimente machen, die große Brüste. Aber nicht. Das ist eine Errungenschaft. Ach so, okay. Genau, du darfst einfach nicht ungleich behandeln oder abwerten, mit anderen Worten. Du musst einfach allen Frauen Komplimente wegen ihren Brüsten machen. Ja, das ist ja die Sache. Nur den Frauen, weil sonst wäre das ja geschlechtsspezifisch. Du musst ja allen Menschen Komplimente machen. Genau, du musst einfach allen Menschen Komplimente wegen ihren Brüsten machen. Ja, und an die Tiere denkt ihr nicht. Ihr seid wieder so pro-menschlich, humanozentrisch. Speziesistisch ist das Zauberwort. Ja. Sag mal, da ist es eigentlich irgendwie Essismus, also so auf Essen bezogen, ja, wenn man irgendwie was sich zu essen bestellt und dann beschwert man sich, weil das Essen nicht so ist, wie man es wollte und es schmeckt voll kacke. Das ist ewig. Ja, das ist Qualitätsmerkmal. Alles gut, darfst du machen. Stiftung Warentest ist der Nachweis, dass wir hier in so einem patriarchalen System leben, das hier Sachen sortiert und unterdrückt. Christlich-fundamentalistischen Publizistin Birgit Kelle wurde zudem nahegelegt. Was? Christlich-fundamentalistisch? Ja, dabei entstand zum Teil der Eindruck, es gehe darum, einzelne Menschen für ihr Fehlverhalten an den Pranger zu stellen. Dass der Eindruck entstand nur und nicht zum Teil. Ja, das ist eigentlich egal, wo man hinschaut. Sobald da irgendeine Feministin ist, kann man schon eigentlich sagen, so, das ist so Sticks and Stones may break my bones, but there will always be something to offend a feminist. By the way, die Broschüre, die wir gerade lesen, die hat laut Science Files 30.000 Euro gekostet. Geilo, man kann die Euros hinter jedem Buchstaben sehen, das ist toll. Aber jetzt mal eine Frage, ich habe das noch nie mitgekriegt, hat die Birgit Kelle sich schon mal irgendwo öffentlich großartig religiös geäußert? Naja, also sie war schon in der CDU, also ja, christlich-fundamentalistisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja. Also sie ist schon christlich, also sie ist schon eine bekennende Katholikin. Also ich habe mir schon eine Menge von ihr angeguckt, aber ich habe nie irgendwo was gehört, dass sie ihre Einstellung irgendwie mit Christentum begründen würde. Also das wäre ja für mich der ausschlaggebende Punkt, wenn sie sagen würde, ich hatte da auf jeden Fall, es gab letztens irgendwas, wo sie sich über die Kirche aufgeregt hat, dass jetzt irgendwie zu irgendwas ist. Aber ja. Ja, aber gibt es irgendwas, wo sie gesagt hat, ich fordere das und das und meine Begründung dafür ist, keine Ahnung, das steht in der Bibel oder das machen gute Christen halt so. Nee, nicht wirklich, nee, also ich weiß nicht, also sie ist ja auch häufiger bei diesen Demos für alle aufgetreten. Es kann sein, dass sie da auch mal irgendwie sowas in der Richtung gesagt hat, weiß ich nicht mehr genau, aber ja. Also wenn du sie fragen würdest, ob sie eine Christin ist, würde sie es auf jeden Fall bejahen. Fundamentalistisch weiß ich jetzt nicht. Das ist ja echt lustig, der nächste Absatz hier. Ich lese den so und ich sehe da schon so ein Muster drin, was man auch verwendet hat, um gegen Hate Speech, so gegen die Kritik zu argumentieren, dass Hate Speech-Gesetze doch schon Zensur ist. Ne? Hier der zweite Satz da. Die Kritik an sexistischem Verhalten richtet sich deshalb nicht nur gegen individuelles Verhalten. Ja, das ist genau das, denselben Satz kann man einfach durch ein paar Worte umstellen, dazu umsetzen zu hier mit Hate Speech und Postings und das Löschen von Sachen, ja. So, das richtet sich nicht an einzelne Postings. Nee, es geht um das Gesamtbild, ja. Es geht um hier das Verständnis davon, das wir haben und was Sprache mit Menschen macht, ja. Ah, oh mein Gott, dieses so ein dummes Ding, so ein dummes Ding. Ja, das soll zeigen, dass hier Frauen, egal was, ja, wegen ihren Aussehen da immer konfrontiert und so kritisiert werden und voll sexistisch und uff. Die Gender-Ideologie will die Geschlechterdifferenz abschaffen. Jeder soll sich ein Geschlecht aussuchen können. 72 verschiedene Geschlechter bei Facebook. Ja. Richtig ist, Menschen, die sich selbst als eindeutig Mann oder Frau sehen und heterosexuell leben, sollen das selbstverständlich sein tun. Ja klar, am Arsch die Räuber, am Arsch die Räuber. Das dürfen sie ja schon, aber der ganz andere Kram, den gibt es halt parallel auch noch. Ja, aber sie haben es nicht zu wollen, das ist ja die Sache. Das ist doch dieses ganze große Umerziehungsding, was Postmodernisten da doch wollen. Aber ja, gibt es eigentlich... Und hier ist es auch direkt ein Verweis auf diese Agentin.org-Seite, ja. Ja, das ist schon krass. Also, das ist dieser neue. Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, wo mal ganz deutlich aufgezeichnet ist, okay, das sind die 72 Geschlechter, die wir uns hier aus der Nille gepoolt haben, und das sind die Unterschiede dazwischen? Du kannst dir also New York. Ich habe eine gesehen, ne? Die Geschlechter sind Spektrum. Es gibt verschiedene Institutionen, die verschiedene Anzahlen anerkennen, aber es ist nicht genau definiert. Also das heißt, es gibt einfach eine beliebige Anzahl von Namen, aber worin die sich unterscheiden, das ist eigentlich auch nirgendwo so richtig festgelegt. Ne? Die Frage ist, wie viele Gender auf den Stecknadelkopf passen. Das ist die große Frage. Also wenn dich wirklich was Greifbares interessiert, dann würde ich sagen, schau dir in New York wurde mal so ein Ding beschlossen, dass wenn du Leute misgenderst, wenn du ihre Pronomen falsch benennst, wenn du ihre Identität nicht anerkennst, ja, in der Sprache, ja, in deiner Sprache dann zu ihnen, dann solltest du dafür bestraft werden, so mit Geldstrafe, und da sind, glaube ich, auch so irgendwie 40 oder 50 oder 60 verschiedene Arten von Identitäten mit drin. Und du wirst das ist ja aber nicht meine Frage. Meine Frage ist ja, ob es irgendwo mal im Pamphlet aufgetaucht ist, dass das... Habe ich mal gesehen, aber da war immer nur so in einem Satz quasi beschrieben, was das irgendwie sein soll, Demi-Girl und so ein Kram. Da stand dann irgendwie, ja, weil tagsüber ist es ein Mädchen und nachts ist es ein Mann oder so. Aber das beantwortet schon deine Frage, weil da nämlich in der Liste von den verschiedenen Identitäten noch mit kurz einer Beschreibung drin steht, was es denn nun ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich habe das noch nicht durchgelesen, aber das C16-Ding in Kanada, dieses Gesetz, was auch mit Pronomen und so und Geschlechteridentitäten da ist. Ich glaube, die müssen das da ja auch irgendwie definieren, wenn die drüber reden wollen, dann. Das ist ein Gesetzesentwurf. Nee, muss man nicht definieren. Da steht einfach Geschlechteridentität drin. Das wollen. Ach so, okay, na gut. Ja. Also, Fingerkreise. Die Fingerkreise. Dreh durch für Deutschland. NPD-Fingerkreise. Dreh durch. Damit fangen jetzt die Kinder auf dem Schulhof an. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da kommt dann, weißt du, bist du der Erste den Kreisel, aber bist der coolste Junge und da steht da so ein Logo drauf und so fängt der Untergang des humanistischen Abendlandes an. Aber mal ganz ehrlich, die Partei beschwert sich momentan vorne und hinten, dass sie Finanzierungsprobleme hat. Jetzt wollen sie da auch noch irgendwie die Bundesmittel streichen, aber für so einen Dreck können die Kohle rausschleudern. Es gibt Mengenrabatt. Du kannst für eine ganze Schulklasse NPD-Fidget-Spinner kaufen. Ach Gott. Na gut, die müssen wahrscheinlich in die Offensive gehen, um Mitglieder zu kriegen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Fake ist, ehrlich gesagt. Es könnte auch sein, dass ich einen Spaß erlaubt hatte, weiß ich nicht. Ja, du kannst auch auf den Link klicken, oder? Also zumindest mal in Suchen gehen. Das ist ein Archiv und das Ding ist eine Facebook-Seite und so. Okay, warte, ich versuche mal den Link rauszufinden. Naja, ich will die Seite lieber nicht aufrufen, NPD-Materialdienst. Ich wollte eigentlich nicht gleich auf der Liste landen oder so. Doch, die haben auf ihrem Shop. Okay. Ja, die haben das in ihrem Shop. 5 Euro, Lieferzeit circa 3 bis 4 Tage. Artikelnummer SO054. Ja, ist gut, OPEX, ist gut. Schalke 04? wenn du über 49 kaufst, kriegst du die für jeweils 3 Euro. Kriegst du 88 Mann, Alter, geschenkt, ja. Oder wie? Ja, Alter, oh mein Gott, stell dich mal vor, so eine Gruppe an glatzköpfigen, Springerstiefel tragenden Neonazis, die dann so in der Straße läuft, so gegen Antifas, ne? Und dann so alle mit so Fidget-Spinnern, so jim, jim. Ja, spinnen da vor sich hin, so. Ja. Aber die masturbieren damit. Durchdrehen für Deutschland, versteht ihr, weil sich das Ding dreht. In auf der Stelle. Shop gibt's Einkaufschips umsonst mit dem Logo drauf. Man könnte es auch eigentlich so verstehen, dass diese Fidget Spinner symbolisieren, dass die NPD sich im Kreis dreht, aber whatever. Genau, sinnlos im Kreis dreht. Immer in Bewegung. Du musst es positiv. Ja, nie voran, aber immer in Bewegung. Die NPD ist einfach so ein schwarzes Stück Abfall, was sich immer im Kreis dreht. Ah ja. Ach schön, das war mal wieder toll. Weltraum Aachen, yeah. Wir berichten doch politisch neutral normalerweise, oder? Nö, wer hat das behauptet? Nee, ist schon zu spät. Ich habe vorhin auch wieder was Böses über die AfD gesagt. Jetzt habe ich dann nachher wieder die Leute in den Kommentaren, die sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Also der Zug ist abgefahren. Oh nein. Am Ende kommt noch raus, dass wir fast alle links sind, ne? Dass wir alle links sind. Ja. Fingerkreisel, das ist genauso verwirrend wie Babypuder. Das besteht gar nicht aus dem, was da beschrieben ist, okay? Denn Fingerkreisel, ja, sind keine Finger drin. Ja, das ist nicht aus Finger, das soll ja scheiße. Ja, das waren die Weltraumaffen. Lasst euch nicht gendern. So. Ja. Das nächste Mal, ihr habt euch wohl. Lasst euch nicht vom Postmodernisten beißen. Ja. Kulturmarxismus. Ja, muss jetzt sein, ja klar, natürlich. Jetzt ganz zum Schluss. Ja, wir hatten es heute noch nicht.